Die reformatorischen Hauptschriften von Dr. Martin Luther in der Ausführung von 1888. An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Widmung: Dem achtbaren und würdigen Herrn Nikolaus von Armsdorf, meinem besonderen günstigen Freund, verfasst von Dr. Martinus Luther. Gnade und Friede Gottes zuvor, achtbarer, würdiger, lieber Herr und Freund. Die Zeit des Schweigens ist vergangen und die Zeit zu reden ist gekommen, wie der Prediger Salomonis sagt. Ich hab unserem Vornehmen nach zusammengetragen etliche Stücke christlichen Standesbesserung belangend, dem christlichen Adel deutscher Nation vorzulegen, ob Gott doch wollte durch den Laienstand seiner Kirche helfen, sintemal der geistliche Stand, dem es billiger gebührt, ist ganz unachtsam geworden. Sende das alles euren Würden, dasselbe zu prüfen und wo es Not ist, zu bessern. Ich bedenk wohl, dass mir's nicht wird unverwiesen bleiben, als vermesse ich mich zu hoch, dass ich verachteter, untergeordneter Mensch solch hohe und große Stände wage anzureden in so trefflichen großen Sachen, als wäre sonst niemand in der Welt denn Dr. Luther, der sich des christlichen Standes annehme und so hochverständigen Leuten Rat gebe. Ich lass meine Entschuldigung anstehen, verweise mir's, wer da will. Ich bin vielleicht meinem Gott und der Welt noch eine Torheit schuldig, die habe ich mir jetzt vorgenommen, so mir's gelingen mag, redlich zu zahlen und auch einmal Hofnarr zu werden. Gelingt mir's nicht, so hab ich doch einen Vorteil. Braucht mir niemand eine Kappe zu kaufen, noch den Kamm zu scheren. Es gilt aber, wer dem anderen die Schellen anknüpft, ich muss das Sprichwort erfüllen. Was die Welt zu schaffen hat, da muss ein Mönch bei sein, und sollte man ihn dazu malen. Es hat wohl mehrmals ein Narr weislich geredet und vielmals weise Leute gröblich genarrt, wie Paulus sagt. Wer da will weise sein, der muss ein Narr werden. Auch dieweil ich nicht allein ein Narr bin, sondern auch ein geschworener Doktor der Heiligen Schrift, bin ich froh, dass ich mir die Gelegenheit gibt, meinem Eid eben in derselben narren Weise genug zu tun. Ich bitt, wollet mich entschuldigen bei den mäßigen Verständigen, denn der überhochverständigen Gunst und Gnade weiß ich nicht zu verdienen, welche ich so oft mit großer Mühe gesucht, nun aber auch nicht mehr haben noch achten will. Gott helf uns, dass wir nicht unsere, sondern allein seine Ehre suchen. Amen. Zu Wittenberg im Augustinerkloster am Abend St. Johannes des Täufers, 24. Juni, im Jahr 1520. Der allerdurchlauchigsten, großmächtigsten kaiserlichen Majestät und christlichem Adel deutscher Nation. Verfasst von Dr. Martinus Luther. Gnade und Stärke von Gott zuvor, allerdurchlauchtigster, gnädigste, liebe Herrin. Es ist nicht aus lauter Vorwitz noch Frevel geschehen, dass ich, einzelner armer Mensch, mich unterstanden, vor euren hohen Würden zu reden. Die Not und Beschwerung, die alle Stände der Christenheit zuvörderst Deutschland drückt und die nicht allein mich, sondern jedermann bewegt hat, vielmals zu schreien und Hilfe zu begehren, hat mich auch jetzt gezwungen zu schreien und zu rufen, ob Gott jemand den Geist geben wollte, seine Hand zu reichen der elenden Nation. Es ist oft durch Konzilien etwas vorgebracht, aber durch etlicher Menschen List behendiglich verhindert und immer ärger geworden, welche Tücke und Bosheit ich jetzt, Gott helfe mir, aufzudecken gedenke, auf dass sie erkannt, hinfort nicht mehr so hinderlich und schädlich sein möchten. Gott hat uns ein junges, edles Blut zum Haupt gegeben und damit viel Herzen zu großer, guter Hoffnung erweckt. Daneben will sich ziemen, das unsere dazu tun und der Zeit und Gnade nützlich zu brauchen. Das Erste, das in dieser Sache vornehmlich zu tun ist, dass wir uns hier rüsten mit großem Ernst und nicht etwas anheben mit Vertrauen auf große Macht oder Vernunft, obgleich aller Weltgewalt unser wäre. Denn Gott mag und will's nicht leiden, dass ein Gutwerk werde angefangen in Vertrauen eigener Macht und Vernunft. Er stößt es zu Boden, da hilft nichts für, wie im 33. Psalm steht. Es wird kein König bestehen durch seine große Macht und kein Herr durch die Größe seiner Stärke. Und aus dem Grund fürchte ich, sei es vor Zeiten gekommen, dass die teuren Fürsten, Kaiser Friedrich I. und der andere und vielmehr deutsche Kaiser so jämmerlich sind von den Päpsten mit Füßen getreten und unterdrückt worden, vor welchen sich doch die Welt fürchtete. Sie haben sich vielleicht verlassen auf ihre Macht mehr denn auf Gott. Darum haben sie müssen fallen. Und was hat zu unseren Zeiten den Blutsäuferpapst Julius II. So hoch erhoben? Denn das fürchte ich, Frankreich, die Deutschen und Venedig haben auf sich selbst gebaut. Es schlugen die Kinder Benjamin 42.000 Israeliten, darum, dass sich die auf ihre Stärke verließen. Auf dass es uns nicht auch so gehe mit diesem edlen Blut Carolus, müssen wir gewiss sein, dass wir in dieser Sache nicht mit Menschen, sondern mit den Fürsten der Hölle handeln, die wohl mögen mit Krieg und Blutvergießen die Welt erfüllen, aber sich damit nicht lassen überwinden. Man muss hier mit einem Verzagen an leiblicher Gewalt und in demütigem Vertrauen Gottes die Sache angreifen und mit ernstlichem Gebet Hilfe bei Gott suchen und nichts anderes ins Auge fassen, denn der elenden Christenheit Jammer und Not, unangesehen, was böse Leute verdient haben. Wo das nicht, so wird sich das Spiel wohl lassen anfangen mit großem Schein. Aber wenn man hineinkommt, werden die bösen Geister eine solche Irrung zurichten, dass die ganze Welt müsste im Blut schweben und dennoch damit nichts ausgerichtet wäre. Darum lasst uns hier mit Furcht Gottes und weislich handeln. Je größer die Gewalt, je größer das Unglück, wo nicht in Gottes Furcht und Demut gehandelt wird. Haben die Päpste und Römer bisher können durch Teufels Hilfe die Könige ineinander wirren, so können sie's auch wohl jetzt noch tun, so wir ohne Gottes Hilfe mit unserer Macht und Kunst fahren. Erstens, die drei Mauern der Romanisten. Die Romanisten haben drei Mauern mit großer Behendigkeit um sich gezogen, damit sie sich bisher beschützt, dass sie niemand hat mögen reformieren, dadurch die ganze Christenheit greulich gefallen ist. Zum Ersten, wenn man auf sie gedrungen mit weltlicher Gewalt, haben sie festgesetzt und gesagt, weltliche Gewalt habe nicht Recht über sie, sondern umgekehrt, geistliche sei über die weltliche. Zum Andern, hat man sie mit der Heiligen Schrift wollen strafen, setzen sie dagegen, es gebühre niemand, die Schrift auszulegen, denn dem Papst. Zum Dritten, dreuet man ihnen mit einem Konzilium, so erdichten sie, es könne niemand ein Konzilium berufen, denn der Papst. Also haben sie die drei Ruten uns heimlich gestohlen, dass sie mögen ungestraft sein, und sich in sicheren Besitz dieser drei Mauern gesetzt, alle Büberei und Bosheit zu treiben, die wir denn jetzt sehen. Und ob sie schon ein Konzilium mussten machen, haben sie doch dasselbe zuvor matt gemacht damit, dass sie die Fürsten zuvor mit Eiden verpflichteten, sie bleiben zu lassen, wie sie seien. Dazu haben sie dem Papst volle Gewalt gegeben über alle Ordnung des Konzils, also dass es gleich gilt, es seien viel Konzilien oder keine Konzilien, da sie uns doch nur mit Larven und Spiegelfechten betrügen. Sogar greulich fürchten sie der Haut vor einem rechten freien Konzilium und haben damit Könige und Fürsten eingeschüchtert, dass sie glauben, es wäre wieder Gott, so man ihnen nicht gehorche in all solchen schalkhaften, listigen Ränken. Nun helf uns Gott und geb uns der Posaunen eine, damit die Mauern Jerichos wurden umgeworfen, dass wir diese strohernen und papiernen Mauern auch umblasen und die christlichen Ruten Sünde zu strafen losmachen, um des Teufels List und Trug an den Tag zu bringen, auf dass wir durch Strafe uns bessern und seine Huld wieder erlangen. Erstens, wollen die erste Mauer am ersten angreifen. Man hat erfunden, dass Papst, Bischöfe, Priester und Klostervolk wird der geistliche Stand genannt. Fürsten, Herren, Handwerks- und Ackerleute der weltliche Stand, welches eine gar feine, gleisnerische Erdichtung ist. Doch soll niemand dadurch sich einschüchtern lassen, und das aus dem Grund. Denn alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes, und ist unter ihnen kein Unterschied, denn des Amtes halben allein, wie Paulus im 1. Korinther Kapitel 12 sagt, dass wir allesamt ein Körper sind, doch ein jeglich Glied sein Werk hat, damit es den anderen dienet. Das macht alles, dass wir eine Taufe, ein Evangelium, einen Glauben haben und sind gleiche Christen. Denn die Taufe, Evangelium und Glauben, die allein machen geistlich und zum Christenvolk. Dass aber der Papst oder Bischof salbet, Platten macht, ordiniert, weihet, anders denn Laien kleidet, mag einen Gleisner und Ölgötzen machen, macht aber nimmermehr einen Christen oder geistlichen Menschen. Demnach so werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht, wie Petrus im 1. Petrusbrief Kapitel 2 sagt, ihr seid ein königlich Priestertum und ein priesterlich Königreich. Und die Offenbarung? Du hast uns gemacht durch dein Blut zu Priestern und Königen. Denn wo nicht eine höhere Weihe in uns wäre, denn der Papst oder Bischof gibt, so würde nimmermehr durch Papstes oder Bischofs Wein ein Priester gemacht, möchte auch weder Messe halten, noch predigen, noch absolvieren. Drum ist des Bischofs Weihe nichts anderes, als wenn er anstatt der ganzen Versammlung, die alle gleiche Gewalt haben, einen aus dem Hause nehme und ihm befehle, dieselbe Gewalt für die anderen auszurichten. Gleich, als wenn 10 Brüder als Königskinder gleiche Erben, einen erwählten das Erbe für sie zu regieren. Sie wären je alle Könige und gleicher Gewalt, obschon einem zu regieren befohlen wird. Und dass ich's noch klarer sage, wenn ein Häuflein frommer Christenlaien würden gefangen und in eine Wüstenei gesetzt, die nicht bei sich hätten einen von einem Bischof geweihten Priester, und würden allda der Sache eins, erwählten einen unter ihnen, er wäre ehelich oder nicht, und befehlen ihm das Amt zu taufen, Messe zu halten, zu absolvieren und zu predigen, der wäre wahrhaftig ein Priester, als ob ihn alle Bischöfe und Päpste hätten geweiht. Daher kommt es, dass in der Not ein jeglicher taufen und absolvieren kann, was nicht möglich wäre, wenn wir nicht alle Priester wären. Solche große Gnade und Gewalt der Taufe und des christlichen Standes haben sie uns durchs geistliche Recht ganz zugrunde gerichtet und unbekannt gemacht. Auf diese Weise erwählten vor Zeiten die Christen aus dem Haufen ihre Bischöfe und Priester, die danach von anderen Bischöfen wurden bestätigt, ohne all das Prangen, das jetzt regiert. So ward Augustin, Ambrosius, Cypranius Bischof. Die Weihe, denn nun die weltliche Gewalt ist gleich mit uns getauft und hat denselben Glauben und Evangelium, müssen wir sie lassen Priester und Bischof sein und ihr Amt zählen als ein Amt, das da gehöre und nützlich sei der christlichen Gemeinde. Denn was aus der Taufe gekrochen ist, das darf sich rühmen, dass es schon zu Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl nicht einem jeglichen ziemt, solch Amt zu üben. Denn weil wir alle gleichermaßen Priester sind, muss sich niemand selbst hervortun und sich unterwinden, ohne unser Bewilligen und Erwählen das zu tun, dass wir alle gleiche Gewalt haben. Denn was gemeinsam ist, darf niemand ohne der Gemeinde Willen und Befehle an sich nehmen. Und wo es geschehe, dass jemand erwählt zu solchem Amt, wegen Missbrauchs desselben würde abgesetzt, so wäre er gleich wie vorhin. Drum sollte ein Priesterstand nicht anders sein in der Christenheit, denn als ein Amtmann. Die Weihe er am Amt ist, geht er vor. Wo er abgesetzt, ist er ein Bauer oder Bürger wie die anderen. Also wahrhaftig ist ein Priester nicht mehr Priester, wo er abgesetzt wird. Aber nun haben sie erdichtet unaustilgbare Amtswürden und schwätzen, dass ein abgesetzter Priester dennoch etwas anderes sei, denn ein schlichter Laie. Ja, sie träumt, Es könne ein Priester nimmermehr etwas anderes denn Priester, also nimmermehr ein Laie werden. Das sind alles menschenerdichtete Rede und Gesetz. So folgt aus diesem, dass Laien, Priester, Fürsten, Bischöfe und wie sie sagen Geistliche und Weltliche, im Grund wahrlich keinen anderen Unterschied haben denn des Amts oder Werks halben und nicht des Standes halben. Denn sie sind alle geistlichen Standes, wahrhaftige Priester, Bischöfe und Päpste, aber treiben nicht einerlei Werk, gleich wie auch unter den Priestern und Mönchen nicht ein jeglicher einerlei Werk hat. Und das bezeugt Paulus in Römer Kapitel 12 und im 1. Korinther Kapitel 12 und Petrus im 1. Petrusbrief Kapitel 2, wie ich droben gesagt, dass wir alle ein Körper sind des Hauptes Jesu Christi, ein jeglicher des anderen Gliedmaß. Christus hat nicht zwei noch zweierlei Art Körper, einen weltlich, den anderen geistlich. Ein Haupt ist und einen Körper hat er. Gleich wie nun die, so man jetzt geistlich heißt, oder Priester, Bischöfe oder Päpste, sind von den anderen Christen nicht weiter noch durch größere Würde geschieden, denn dass sie das Wort Gottes und die Sakramente sollen handeln, das ist ihr Werk und Amt. Also hat die weltliche Obrigkeit das Schwert und die Ruten in der Hand, die Bösen damit zu strafen, die Frommen zu schützen. Ein Schuster, ein Schmied, ein Bauer, ein jeglicher hat seines Handwerks Amt und Werk und sind doch alle gleichermaßen geweihte Priester und Bischöfe. Und ein jeglicher soll mit seinem Amt oder Werk den anderen nützlich und dienstlich sein, dass also die vielerlei Werke alle auf das Beste der Gemeinde gerichtet sind, Leib und Seele zu fördern, gleich wie die Gliedmaße des Körpers alle eins dem anderen dienen. Nun sieh, wie christlich das festgesetzt und Gesagte sei, weltliche Obrigkeit sei nicht über die Geistlichkeit, solle sie auch nicht strafen. Das ist eben so viel gesagt. Die Hand soll nichts dazu tun, ob das Auge große Not leidet. Ist es nicht unnatürlich, geschweige unchristlich, dass ein Glied dem anderen nicht helfen, seinem Verderben nicht wehren soll? Ja, je edler das Gliedmaß ist, je mehr die anderen ihm helfen sollen. Drum sag ich, die weiheweltliche Gewalt von Gott geordnet ist, die Bösen zu strafen und die Frommen zu schützen, so soll man ihr Amt lassen freigehen unverhindert durch den ganzen Körper der Christenheit, niemand angesehen, sie treffe Papst, Bischöfe, Pfaffen, Mönche, Nonnen oder was es ist. Wenn das genügend wäre, die weltliche Gewalt zu hindern, dass sie unter den christlichen Ämtern geringer ist, denn der Prediger- und Beichtigeramt oder geistlicher Stand, so sollte man auch verbieten, den Schneidern, Schustern, Steinmetzen, Zimmerleuten, Köchen, Kellnern, Bauern und allen zeitlichen Handwerkern, dass sie dem Papst, Bischöfen, Priestern, Mönchen keine Schuhe, Kleider, Häuser, Essen, Trinken machten noch Zins geben. Lässt man aber diesen Laien ihre Werke unverhindert, was machen denn die römischen Schreiber mit ihren Gesetzen, dass sie sich herausziehen aus dem Bereich weltlicher christlicher Gewalt, auf dass sie nur frei mögen böse sein und erfüllen, was Petrus gesagt hat? Es werden falsche Meister unter euch erstehen und mit falschen erdichteten Worten mit euch umgehen, euch im Sack zu verkaufen. Drum soll weltliche christliche Gewalt ihr Amt üben frei und verhindert, unangesehen ob's Papst, Bischof, Priester sei, den sie trifft. Wer schuldig ist, der leide. Was geistlich Rechter wieder gesagt hat, ist lauter erdichtete römische Vermessenheit. Denn also sagt Paulus allen Christen: Eine jegliche Seele, ich halt des Papstes auch, soll untertan sein der Obrigkeit, denn sie trägt nicht umsonst das Schwert, sie dient Gott damit zur Strafe der Bösen und zu Lobe den Frommen. Auch Petrus: Seid untertan allen menschlichen Ordnungen um Gottes Willen, der es so haben will. Er hat es auch verkündet, dass kommen würden solche Menschen, die die weltliche Obrigkeit würden verachten. 2. Petrus Kapitel 2, wie denn geschehen es durch das geistliche Recht. Also mein ich, diese erste Papiermauer liege da nieder, sintemal weltliche Herrschaft ist ein Mitglied geworden des christlichen Körpers, und wiewohl sie ein leibliches Werk hat, doch geistliches Standes ist. Darum ihr Werk soll frei unverhindert treffen alle Gliedmaße des ganzen Körpers, soll strafen und treiben, wo es die Schuld verdient oder die Not fordert. Unangesehen Papst, Bischöfe, Priester und ob sie dreuen oder bannen, wie sie wollen. Daher kommt es, dass die schuldigen Priester, so man sie dem weltlichen Recht überantwortet, zuvor entsetzt werden priesterlicher Würden, was doch nicht recht wäre, wo nicht zuvor aus göttlicher Ordnung das weltliche Schwert über dieselben geweiht hätte. Es ist auch zu viel, dass man so hoch im geistlichen Recht hebt der geistlichen Freiheit, Leib und Güter, gerade als wären die Laien nicht auch so geistlich gute Christen als sie oder als gehörten sie nicht zur Kirche. Warum ist dein Leib, Leben, Gut und Ehre so frei und nicht das meine, so wir doch gleiche Christen sind, gleiche Taufe, Glauben, Geist und alle Dinge haben? Wird ein Priester erschlagen, so liegt ein Land im Interdikt. Warum nicht auch, wenn ein Bauer erschlagen wird? Wo kommt her solch großer Unterschied unter den gleichen Christen? Allein aus Menschengesetzen und Dichten. Es muss auch kein guter Geist sein, der solche Ausnahmen erfunden und die Sünde frei und unsträflich gemacht hat. Denn so wir schuldig sind, wider den bösen Geist seine Werke und Worte zu streiten und ihn zu vertreiben, wie wir können, als uns Christus geboten und seine Apostel, wie kämen wir denn dazu, dass wir sollten stillhalten und schweigen, wo der Papst oder die seinen teuflische Worte oder Werke vornehmen? Sollten wir um der Menschen willen göttliche Gebote und Wahrheit lassen niederlegen, der wir in der Taufe geschworen haben, beizustehen mit Leib und Leben? Fürwahr, wir wären schuldig aller Seelen, die dadurch verlassen und verführt würden. Drum muß das der Hauptteufel selbst gesagt haben, was im geistlichen Recht steht. Wenn der Papst so schädlich wäre, dass er gleich die Seelen mit großen Haufen zum Teufel führte, könnte man ihn dennoch nicht absetzen. Auf diesen verfluchten teuflischen Grund bauen sie zu Rom und meinen, man solle eher alle Welt zum Teufel lassen fahren, denn ihrer Büberei widerstreben. Wenn einer darum, dass er über den anderen ist, nicht zu strafen wäre, müsste kein Christ den anderen strafen, sintemal Christus gebietet, ein jeglicher soll sich für den Untersten und Geringsten halten. Wo Sünde ist, da ist schon kein Behelf mehr wider die Strafe, wie auch Gregorius schreibt, dass wir wohl alle gleich seien, aber die Schuld mache einen Untertan dem anderen. Nun sehen wir, wie sie mit der Christenheit umgehen. Nehmen ihr die Freiheit ohne alle Beweisung aus der Schrift mit eigenem Frevel, die Gott und die Apostel haben unterworfen dem weltlichen Schwert, das zu besorgen ist, es sei des Antichristspiel oder sein nächster Vorstoß. Zweitens. Die andere Mauer ist noch loser und untüchtiger, nämlich dass sie allein wollen Meister der Schrift sein, ob sie schon ihr Leben lang nichts drinnen lernen. Sie nehmen für sich allein die Herrschaft in Anspruch, gaukeln uns vor mit unverschämten Worten, der Papst könne nicht irren im Glauben. Er sei böse oder fromm und können dafür auch nicht einen Buchstaben aus der Schrift anführen. Daher komme es, dass so viel ketzerische und unchristliche, ja unnatürliche Gesetze stehen im geistlichen Recht, davon jetzt nicht Not zu reden. Denn dieweil sie denken, der Heilige Geist verlasse sie nicht, sie seien so ungelehrt und böse, wie sie könnten, entsühnen sie sich festzusetzen, was sie nur wollen. Und wo das wäre, wozu wäre die Heilige Schrift Not oder Nütze? Lasset sie uns verbrennen und uns begnügen an den ungelehrten Herren zu Rom, die der Heilige Geist innehat, der doch nur fromme Herzen mag innehaben. Wenn ich es nicht gelesen hätte, wäre mir's unglaublich gewesen, dass der Teufel sollte zu Rom solche ungeschickten Dinge vorbringen und damit Anhang gewinnen. Doch dass wir nicht mit Worten wider sie fechten, wollen wir die Schrift herbringen. Paulus spricht im 1. Korinther Kapitel 14: So jemand etwas Besseres offenbar wird, ob er schon sitzt und dem anderen zuhöret in Gottes Wort, so soll der Erste, der da redet, stillschweigen und weichen. Was wäre dies Gebot nütze, so allein dem zu glauben wäre, der da redet oder oben ansitzt? Auch Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 6, dass alle Christen sollen gelehrt werden von Gott. Also sollte es geschehen, dass der Papst und die Seinen böse sind und nicht rechte Christen sind, noch von Gott gelehret rechten Verstand haben, dagegen ein geringer Mensch den rechten Verstand habe, warum sollte man ihm denn nicht folgen? Hat nicht der Papst vielmal geirrt? Wer wollte der Christenheit helfen, so der Papst irret, wo nicht einem anderen mehr denn ihm geglaubt würde, der die Schrift für sich hätte? Drum ist es eine frevlerische, erdichtete Fabel, und sie können auch keinen Buchstaben dafür aufbringen zu bewähren, dass es des Papstes Sache allein sei, die Schrift auszulegen oder ihre Auslegung zu bestätigen. Sie haben sich die Gewalt selbst genommen. Und wenn sie vorgeben, es wäre Petrus die Gewalt gegeben, da ihm die Schlüssel sind gegeben, so ist es doch deutlich genug, dass die Schlüssel nicht allein Petrus, sondern der ganzen Gemeinde gegeben sind. Dazu sind die Schlüssel nicht auf die Lehre oder Regiment geordnet, sondern allein darauf, die Sünde zu binden oder zu lösen. Und es ist eitel erdichtet Ding, was sie anders und weiter aus den Schlüsseln sich zuschreiben. Das aber Christus sagt zu Petrus: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht zergehe, kann sich nicht erstrecken auf den Papst. Sintemal, dass mehrere Teile der Päpste ohne Glauben gewesen sind, wie sie selbst bekennen müssen. So hat Christus auch nicht allein für Petrus gebeten, sondern auch für alle Apostel und Christen, wie er sagt im 17. Kapitel vom Johannesevangelium: Vater, ich bitte für sie, die du mir gegeben hast, und nicht allein für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort glauben an mich. Ist das nicht klar genug geredet? Denk doch bei dir selbst, sie müssen bekennen, dass fromme Christen unter uns sind, die den rechten Glauben, Geist, Verstand, Wort und Meinung Christi haben. Je warum sollte man denn derselben Worte und Verstand verwerfen und dem Papst folgen, der nicht Glauben noch Geist hat? Wäre doch das den ganzen Glauben und die christliche Kirche verleugnet. Ferner, es muss je nicht allein der Papst recht haben, so der Artikel recht ist. Ich glaube eine heilige christliche Kirche. Oder sie müssen also beten. Ich glaube an den Papst zu Rom. Und also die christliche Kirche ganz in einen Menschen setzen, welches nichts anderes denn teuflischer und höllischer Irrtum wäre. Überdies sind wir je alle Priester, wie droben gesagt ist, da wir alle einen Glauben, ein Evangelium, einerlei Sakrament haben. Wie sollten wir denn nicht auch haben Macht, zu schmecken und zu urteilen, was da Recht oder Unrecht im Glauben wäre? Wo bleibt das Wort Paulus im 1. Korinther Kapitel 2? Ein geistlicher Mensch richtet alle Dinge und wird von niemand gerichtet. Und 2. Korinther Kapitel 4? Wir haben alle einen Geist des Glaubens. Wie sollten wir denn nicht fühlen, so gut wie ein ungläubiger Papst, was dem Glauben eben oder uneben ist? Aus diesem allen und vielen anderen Sprüchen sollten wir mutig und frei werden und den Geist der Freiheit, wie ihn Paulus nennt, nicht lassen mit erdichteten Worten der Päpste abschrecken, sondern frisch hindurch alles, was sie tun oder lassen, nach unserem gläubigen Verständnis der Schrift prüfen und sie zwingen, dem Bessern zu folgen und nicht ihrem eigenen Verstand. Musste doch vor Zeiten Abraham seine Sarah hören, die doch ihm härter unterworfen war, denn wir jemand auf Erden. So war die Eselin Biliams auch klüger denn der Prophet selbst. Hat Gott dadurch eine Eselin geredet gegen einen Propheten? Warum sollte er nicht noch kommen zu reden durch einen frommen Menschen gegen den Papst? Ferner, Paulus straft Petrus als einen Irrigen im zweiten Kapitel vom Galaterbrief. Drum gebührt einem jeglichen Christen, dass er sich des Glaubens annehme, ihn zu verstehen und zu verfechten und alle Irrtümer zu verdammen. Drittens. Die dritte Mauer fällt von selbst, wo diese ersten zwei fallen, denn wo der Papst wieder die Schrift handelt, sind wir schuldig, der Schrift beizustehen, ihn zu strafen und zu zwingen, nach dem Wort Christi im 18. Kapitel des Matthäusevangeliums. Sündiget dein Bruder wider dich, so geh hin und sag's ihm zwischen dir und ihm allein. Höret er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir. Höret er die nicht, so sag es der Gemeinde. Höret er die Gemeinde nicht, so heilt ihn als einen Heiden. Hier wird befohlen, einem jeglichen Glied für das andere zu sorgen. Wie viel mehr sollen wir dazu tun, wo ein gemeinsames regierendes Glied übel handelt, welches durch sein Handeln viel Schaden und Ärgernis gibt den anderen? Soll ich ihn denn verklagen vor der Gemeinde, so muss ich sie ja zusammenbringen. Sie haben auch keinen Grund der Schrift, dass allein dem Papst gebühre, ein Konzil zu berufen oder zu bestätigen, denn allein ihre eigenen Gesetze, die nicht weiter gelten, als sofern sie nicht schädlich sind der Christenheit und Gottes Gesetzen. Wo nun der Papst sträflich ist, hören solche Gesetze schon auf, dieweil es schädlich ist der Christenheit, ihn nicht zu strafen durch ein Konzil. So lesen wir im 15. Kapitel der Apostelgeschichte, dass der Apostelkonzil nicht Petrus hat berufen, sondern alle Apostel und die Ältesten. Wo nun Petrus das allein hätte gebührt, wäre das nicht ein christlich Konzilium, sondern ein ketzerisch Conciliabulum gewesen. Auch das berühmteste Concilium Nicenum hat der Bischof zu Rom weder berufen noch bestätigt, sondern der Kaiser Konstantinus, und nach ihm haben viel andere Kaiser desselben gleichen getan, was doch die allerchristlichen Konzilien gewesen sind. Aber sollte der Papst allein die Gewalt haben, so müssten sie alle ketzerisch gewesen sein. Auch wenn ich ansehe die Konzilien, die der Papst gemacht hat, finde ich nichts Besonderes, das drinnen ist ausgerichtet. Darum, wo es die Not fordert und der Papst der Christenheit ärgerlich ist, soll wer am ersten kann als ein treu Glied des ganzen Körpers dazu tun, dass ein recht frei Konzilium werde. Welches niemand sowohl vermag als das weltliche Schwert, sonderlich dieweil sie nun auch mit Christen sind, mit Priester, mit geistlich, mitmächtig in allen Dingen und sollen ihr Amt und Werk, das sie von Gott haben, über jedermann lassen frei gehen, wo es Not und Nütz ist zu gehen. Wäre das nicht ein unnatürliches Vornehmen, so ein Feuer in einer Stadt aufginge und jedermann sollte stillstehen und lassen für und für brennen, was da brennen mag, allein darum, dass sie nicht die Macht des Bürgermeisters hätten oder das Feuer vielleicht an des Bürgermeisters Hause anhübe? Ist nicht hier ein jeglicher Bürger schuldig, die anderen zu bewegen und zu berufen? Wie viel mehr soll das in der geistlichen Stadt Christi geschehen, so ein Feuer des Ärgernisses sich erhebt, es sei an des Papstes Regiment oder wo es wolle? Desselben gleichen geschieht es auch, wenn die Feinde eine Stadt überfielen. Da verdient der Ehre und Dank, der die anderen am ersten zusammenruft. Warum sollte denn der nicht die Ehre verdienen, der die höllischen Feinde kundmacht und die Christen erweckt und beruft? Dass sie aber ihre Gewalt rühmen, der es sich nicht zieme zu widerstreben, ist gar nichts geredet. Es hat niemand in der Christenheit Gewalt Schaden zu tun oder zu verbieten Schaden zu wehren. Es ist keine Gewalt in der Kirche, denn nur zur Besserung. Drum, wo der Papst wollte die Gewalt brauchen zu wehren, ein Freikonzilium zu machen, damit verhindert würde die Besserung der Kirche, so sollen wir ihn und seine Gewalt nicht ansehen. Und wo er bannen und donnern würde, sollte man das Verachten als eines tollen Menschen vornehmen und ihn in Gottes Zuversicht wiederum bannen und treiben, wie man kann. Denn solche seine vermessene Gewalt ist nichts. Er hat sie auch nicht und wird bald mit einem Spruch der Schrift überwunden, denn Paulus sagt zu den Korinthern: Gott hat uns Gewalt gegeben, nicht zu verderben, sondern zu bessern die Christenheit. Wer will über diesen Spruch hüpfen? Des Teufels und Antichrists Gewalt ist es, die da wehret, was der Christenheit zur Besserung dient. Darum ihr gar nicht zu folgen, sondern zu widerstehen ist mit Leib, Gut und allem, was wir vermögen. Und wenn selbst ein Wunderzeichen für den Papst wieder die weltliche Gewalt geschehe, oder jemand eine Plage wiederführe, wie sie rühmen, das etliche Male geschehen sei, soll man dasselbe nicht anders achten, denn als durch den Teufel geschehen, um unsers Mangels an Glauben zu Gott, wie dasselbe Christus verkündigt hat im 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Es werden kommen in meinem Namen falsche Christen und falsche Propheten und werden Zeichen und Wunder tun, dass sie auch die Auserwählten möchten verführen. Und Paulus sagt den Thessalonichern, dass der Antichrist werde durch Satan mächtig sein in falschen Wunderzeichen. Drum lasset uns das festhalten. Christliche Gewalt vermag nichts wider Christum, wie Paulus sagt. Wir vermögen nichts wider Christus, sondern für Christus zu tun. Tut sie aber etwas wider Christus, so ist sie des Antichrists und des Teufels Gewalt und sollte sie Wunder und Plagen regnen und schlossen. Wunder und Plagen bewähren nichts sonderlich in dieser letzten ärgsten Zeit, von welcher falsche Wunder verkündet sind in aller Schrift. Drum müssen wir uns an die Worte Gottes halten mit festem Glauben, so wird der Teufel seine Wunder wohl lassen. Hiermit hoffe ich, soll das falsche Lügenhafte schrecken, damit uns nun lange Zeit die Römer haben schüchterne und blöde Gewissen gemacht, da niederliegen und jedermann offenbar sein, dass sie mit uns allen gleichermaßen dem Schwert unterworfen sind. Die Schrift nicht Macht haben auszulegen durch bloße Gewalt, ohne Kunst und keine Gewalt haben, ein Konzilium zu wehren oder nach ihrem Mutwillen zu fänden, zu verpflichten und seine Freiheit zu nehmen. Wo sie aber das tun, dass sie wahrhaftig des Antichrists und Teufels Gemeinschaft sind und von Christo nichts denn den Namen haben. Römisch 2. Die Stücke von denen in den Konzilien zu handeln. Nun wollen wir sehen die Stücke, die man billig in den Konzilien sollte verhandeln und mit denen Päpste, Kardinäle, Bischöfe und alle Gelehrten sollten billig Tag und Nacht umgehen, so sie Christum und seine Kirche lieb hätten. Wo sie aber das nicht tun, dass der Haufe und das weltliche Schwert dazu tue, unangesehen ihr bannen oder donnern. Denn ein unrechter Bann ist besser denn 10 rechte Absolutionen. Und eine unrechte Absolution ärger denn 10 rechte Banne. Darum lasset uns aufwachen, liebe Deutsche, und Gott mehr denn die Menschen fürchten, dass es uns nicht gleich geht allen armen Seelen, die so kläglich durch das schändliche teuflische Regiment der Römer verloren werden, wo täglich mehr und mehr der Teufel zunimmt, so es anders möglich wäre, dass solch höllisch Regiment möchte ärger werden, was ich doch nicht begreifen noch glauben kann. Erstens. Zum Ersten ist es greulich und erschrecklich anzusehen, dass der Oberste in der Christenheit, der sich Christi Stellvertreter und Petrus Nachfolger rühmt, so weltlich und prächtig fährt, dass ihn darin kein König, kein Kaiser kann erreichen und ihm gleich werden. Und indem der Allerheiligst und geistlich sich lässt nennen, weltlicheres Wesen ist denn die Welt selber ist. Er trägt eine dreifältige Krone, wo die höchsten Könige nur eine Krone tragen. Gleicht sich das mit dem armen Christo und Petrus, so ist es ein Neugleichen. Man plärret, es sei ketzerisch, wo man da widerredet. Man will aber auch nicht hören, wie unchristlich und ungöttlich solch Wesen sei. Ich halt aber, Wenn er mit Tränen sollte vor Gott beten, er müsste je solche Krone ablegen, die weihe unser Gott keine Hofart mag leiden. Und freilich sollte sein Amt nichts anderes sein, denn täglich weinen und beten für die Christenheit und ein Exempel aller Demut vortragen. Es sei wie ihm wolle, so ist eine solche Pracht ärgerlich und der Papst bei seiner Seelenseligkeit schuldig, sie abzulegen, darum, dass Paulus sagt: Enthaltet euch aller Gebärden, die da ärgerlich sind. Und Römer Kapitel 12: Wir sollen Gutes vorbringen, nicht allein vor Gottes Augen, sondern auch vor allen Menschen. Es wäre dem Papst genug eine gemeine Bischofskrone. Mit Kunst und Heiligkeit sollte er größer sein vor anderen und die Krone der Hofart dem Antichrist lassen, wie da getan haben seine Vorfahren vor etlichen hundert Jahren. Sie sprechen, er sei ein Herr der Welt. Das ist erlogen. Denn Christus, der Statthalter und Amtmann er sich rühmt, sprach vor Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es kann je kein Statthalter größeres Regiment haben denn sein Heer. Er ist auch nicht ein Statthalter des Erhöhten, sondern des gekreuzigten Christus, wie Paulus sagt: Ich hab nichts bei euch wollen wissen denn Christum und denselben nur als Gekreuzigten. Und Philipper Kapitel 2: Also sollt ihr euch achten, wie ihr sehet in Christo, der sich hat entledigt und eine knechtische Gebärde an sich genommen. Ferner 1. Korinther Kapitel 1: Wir predigen Christum, den Gekreuzigten. Nun machen sie den Papst zu einem Statthalter des erhöhten Christus im Himmel und haben etliche den Teufel so stark lassen in sich regieren, dass sie gemeint haben, der Papst sei über die Engel im Himmel und habe ihnen zu gebieten. Welches sind eigentlich die rechten Werke des rechten Antichrists? Zweitens: Wozu ist das Volk, das da heißt die Kardinäle, nütz in der Christenheit? Das will ich dir sagen. Welsch und Deutschland haben viele reiche Klöster, Stifter, Lehen und Pfarren. Die hat man nicht gewusst, besser gen Rom zu bringen, denn dass man Kardinäle machte und denselben die Bistümer, Klöster, Prälaturen zu eigen gebe und Gottesdienst also zu Boden stieße. Drum sieht man jetzt, dass Weltschland fast wüst ist, Klöster verstört, Bistümer verzehrt, Prälaturen und aller Kirchen Zinse gen Rom gezogen, Städte verfallen, Land und Leute verdorben, da kein Gottesdienst noch Predigt mehr geht. Warum? Die Kardinäle müssen die Güter haben. Kein Türke hätte Weltschland so mögen verderben und Gottesdienst niederlegen. Nun Weltschland ausgesogen ist, kommen sie ins deutsche Land, heben fein säuberlich an. Aber sehen wir zu, das deutsche Land soll bald dem Weltschen gleich werden. Wir haben schon etliche Kardinäle. Was darin die Römer suchen, sollen die trunkenen Deutschen nicht verstehen, bis sie kein Bistum, Kloster, Pfarre, Lehen, Heller oder Pfennig mehr haben. Der Antichrist muss die Schätze der Erde heben, wie es verkündet ist. Es geht so: Man schäumet oben ab von den Bistümern, Klöstern und Lehen. Und weil sie noch nicht wagten, die ganze Haut abzuziehen, wie sie den Weltschen getan haben, brauchen sie dieweil solche heilige Behendigkeit, dass sie 10 oder 20 Prälaturen zusammenkoppeln und von einer jeglichen ein jährlich Stück reißen, dass doch eine Summe daraus werde. Die Propstei zu Würzburg gibt 1000 Gulden, die zu Bamberg auch etwas, Mainz, Trier und so weiter. So möchte man 1000 Gulden oder 10 zusammenbringen, damit ein Kardinal sich einem reichen Könige gleichhalte zu Rom. Haben wir erst das erreicht, so wollen wir 30 oder 40 Kardinäle auf einen Tag machen und einem geben den Mönchberg bei Bamberg und das Bistum Würzburg dazu, drangehängt etliche reiche Pfarren, bis das Kirchen und Städte wüst sind und danach sagen, wir seien Christi Stellvertreter und Hürden der Schafe Christi. Die tollen, vollen Deutschen müssen's wohl leiden. Ich rat aber, dass man der Kardinäle weniger mache oder lasse den Papst sie von seinem Gute nähren. Ihrer wären übergenug an 12 und ein jeglicher hätte des Jahres 1000 Gulden Einkommen. Wie kommen wir Deutschen dazu, dass wir solche Räuberei, Schinderei unserer Güter von dem Papst leiden müssen? Hat das Königreich zu Frankreich sich's erwehret, warum lassen wir Deutschen uns also narren und äffen? Es wäre alles erträglicher, wenn sie allein das Gut uns also abstöhlen. Aber die Kirche verwüsten sie damit und berauben die Schafe Christi ihrer frommen Hürden und legen den Dienst und das Wort Gottes danieder. Und wenn schon gar kein Kardinal wäre, die Kirche würde dennoch nicht versinken. So aber tun sie nichts, was dem Christentume dienet, nur Geld und Hadersachen um die Bistümer und Prälaturen treiben sie, was auch wohl ein jeglicher Räuber tun könnte. Drittens. Wenn man von des Papstes Hofe ließe nur den 100. Teil bleiben und täte ab 99 Teile, so wäre er dennoch groß genug, Antwort zu geben in des Glaubens Sachen. Nun aber ist ein solch Gewürm und Geschwürm in dem Rom, und alles rühmt sich päpstlich, dass zu Babylonien nicht ein solch Wesen gewesen ist. Es sind mehr denn 3000 päpstliche Schreiber allein. Wer will die anderen Amtleute zählen, wo der Ämter so viel sind, dass man sie kaum zählen kann, welche alle auf die Stifter und Lehen Deutschlands warten, wie Wölfe auf die Schafe? Ich acht, dass Deutschland jetzt weit mehr nach Rom gibt dem Papst, denn vor Zeiten den Kaisern. Ja, es meinen etliche, dass jährlich mehr denn 300.000 Gulden aus Deutschland gen Rom kommen, vollständig vergebens und umsonst, dafür wir nichts denn Spott und Schmach erlangen. Und wir verwundern uns noch, dass Fürsten, Adel, Städte, Stifter, Land und Leute arm werden. Wir sollten uns verwundern, dass wir noch zu essen haben. Dieweil wir denn hier in das rechte Spiel kommen, wollen wir ein wenig stillhalten und uns sehen lassen, wie die Deutschen nicht so ganz grobe Narren sind, dass sie römische Praktik gar nicht wissen oder verstehen. Ich klag hier nicht, dass zu Rom Gottes Gebot und christliches Recht verachtet ist. Denn sowohl steht es jetzt nicht in der Christenheit sonderlich zu Rom, dass wir von solchen hohen Dingen klagen möchten. Ich klag auch nicht, dass das natürliche oder weltliche Recht und Vernunft nichts gilt. Es liegt noch alles tiefer im Grund. Ich klag, dass sie ihr eigen erdichtet geistlich Recht nicht halten, das doch an sich selbst lauter Tyrannei, Geizerei und zeitliche Pracht ist, mehr denn ein Recht. Das wollen wir sehen. Es haben vor Zeiten deutsche Kaiser und Fürsten dem Papst bewilligt, die Anaten von allen Lehen deutscher Nation einzunehmen. Das ist die Hälfte der Zinse des ersten Jahres von einem jeglichen Lehen. Die Bewilligung aber ist dazu geschehen, dass der Papst durch solch groß Geld sollte sammeln einen Schatz, zu streiten wider die Türken und Ungläubigen, die Christenheit zu schützen, auf dass es dem Adel nicht zu schwer würde, allein zu streiten, sondern die Priesterschaft auch etwas dazu täte. Solche gute, einfältige Absicht der deutschen Nation haben die Päpste dazu gebraucht, dass sie bisher mehr denn 100 Jahre solch Geld eingenommen und nun eine schuldige, pflichtmäßige Steuer und Auflage daraus gemacht und nicht allein nichts gesammelt, sondern damit viel Stände und Ämter zu Rom gestiftet und diese damit jährlich als aus einem Ergebnis zu besolden. Wenn man nun wieder die Türken zu streiten vorgibt, so senden sie heraus Botschaft, Geld zu sammeln. Vielmals wird auch Ablass herausgeschickt, eben mit derselben Farbe, wieder den Türken zu streiten. Meinen die tollen Deutschen sollen ohne Ende Totstocknarren bleiben, nur immer Geld geben, ihrem unaussprechlichen Geiz genug tun. Ob wir gleich öffentlich sehen, dass weder von Anaten noch Ablassgeld noch allem anderen ein Helfer wider den Türken gebraucht wird, sondern allzumal in den Sack kommt, dem der Boden aus ist. Sie lügen und trügen, machen mit uns Verträge, deren sie nicht ein Haarbreit zu halten gedenken. Das muss danach der heilige Name Christi und Petri alles getan haben. Hier sollte nun deutsche Nation, Bischöfe und Fürsten sich auch für Christenleute halten und das Volk, das ihnen befohlen ist, in leiblichen und geistlichen Gütern zu regieren und zu schützen, vor solchen reißenden Wölfen beschirmen. Die sich unter den Schafskleidern dargeben als Hirten und Regierer und sollten dieweil die Anaten so schimpflich missbraucht werden, auch nicht gehalten wird, was vereinbart ist, ihr Land und Leute nicht so jämmerlich ohne alles Recht schinden und verderben lassen, sondern durch ein kaiserlich oder gemeiner Nation Gesetz die Anaten zurückbehalten oder wiederum beseitigen. Denn dieweil jene nicht halten, was vereinbart ist, haben sie auch kein Recht zu den Anaten. Also sind die Bischöfe und Fürsten schuldig, solche Dieberei und Räuberei zu strafen oder je zu wehren, wie das Recht fordert. Darin sollte man dem Papst beistehen, der vielleicht solchem Unfug gegenüber allein zu schwach ist, oder sollte, wo er das wollte, schützen und handhaben, als einem Wolf und Tyrannen ihm wehren und widerstreben. Denn er hat keine Gewalt, Böses zu tun oder zu verfechten. Auch wenn man je wieder die Türken wollte einen solchen Schatz sammeln, sollten wir billig dermaleins gewitzigt werden und merken, dass die deutsche Nation denselben besser bewahren könnte, denn der Papst, sintemal die deutsche Nation selbst Volk genug hat zum Streit, so Geld vorhanden ist. Es ist mit den Anaten, wie es mit manchen anderen römischen Vorgeben gewesen ist. Weiter. Danach ist geteilt worden das Jahr zwischen dem Papst und den regierenden Bischöfen und den Stiftern, dass der Papst 6 Monate hat im Jahr, einen um den anderen zu verleihen die Lehen, die in seinem Monat verfallen. Damit werden fast alle Lehen hinein gen Rom gezogen, sonderlich die allerbesten Pfründen und Dignitäten. Und welche einmal so an Rom fallen, die kommen danach nimmer wieder heraus, wenn sie auch hinfort nicht wieder in des Papstes Monat verfallen. Damit den Stiftern viel zu kurz geschieht und ist eine rechte Räuberei, die sich vorgenommen hat, nichts herauszulassen. Darum ist sie fast reif und es ist hohe Zeit, dass man die Papstmonate ganz abtue und alles, was dadurch gen Rom gekommen ist, wieder herausreiße. Denn Fürsten und Adel sollen darob sein, dass das gestohlene Gut werde wiedergegeben, die Diebe bestraft und die ihrer Erlaubnis missbrauchen, der Erlaubnis beraubt werden. Hält und gilt es, wenn der Papst des Tages nach seiner Erwählung Regeln und Gesetze macht in seiner Kanzlei, wodurch unsere Stifter und Pfründen geraubt werden, da er kein Recht zu hat. So soll es vielmehr gelten, so der Kaiser Zarulus des Tages nach seiner Krönung Regel und Gesetz gebe, durch ganz Deutschland kein Lehen und Pfründe mehr gen Rom kommen zu lassen durch des Papstes Monat und das, was hineingekommen ist, wieder frei werde und von dem römischen Räuber erlöset. Dazu hat er amtlich ein Recht von wegen seines Schwertes. Nun hat der römische Geiz und Raubstuhl nicht die Zeit erwarten können, dass durch den Papstmonat alle Lehen ihm zufielen, eines nach dem anderen, sondern eilt nach seinem unersättlichen Wanst, dass er sie alle aufs Kürzeste an sich reiße, und hat über die Anaten und Monate sich dies erdacht. Dass die Lehen und Pfründen nach dreierlei Weise an Rom fallen. Erstens, wenn einer, der eine freie Pfründe hat, zu Rom oder auf dem Wege stirbt, so muß dieselbe ewig eigen bleiben des römischen, sollte ich sagen räuberischen Stuhls und wollen dennoch nicht Räuber heißen, so doch solche Räuberei niemand je gehört noch gelesen hat. Zweitens. Ebenso, wenn einer ein Lehen hat oder überkommt, der zum Gesinde des Papstes oder der Kardinäle gehört, oder so einer zuvor ein Lehen hat und danach in des Papstes oder Kardinalsgesinde eintritt. Nun, wer mag des Papstes und der Kardinäle Gesinde zählen? So der Papst, wenn er nur spazieren reitet, bei 3 oder 4.000 Maultierreitern um sich hat, trotz allen Kaisern und Königen. Denn Christus und Petrus gingen zu Fuß, auf dass ihre Statthalter desto mehr zu prachten und prangen hätten. Nun hat der Geiz weiter sich ausgeklügelt und verschafft, dass auch draußen viele den Namen päpstlichen Gesindes haben wie zu Rom, dass nur in allen Orten das bloße schalkhaftige Wörtlein Papstgesinde alle Lehen an den römischen Stuhl bringen und ewiglich heften möge. Sind das nicht verdrießliche teuflische Fündlein? Sehen wir zu, so soll Mainz, Magdeburg, Halberstadt gar sein gen Rom kommen und das Kardinalat teuer genug bezahlt werden. Danach wollen wir alle deutschen Bischöfe zu Kardinälen machen, dass nichts draußen bleibe. Drittens. Wo um ein Lehen ein Hader sich zu Rom angefangen, welches, acht ich, fast der gewöhnlichste Weg ist, die Fründen gen Rom zu bringen. Denn wo hier kein Hader ist, findet man unzählige Schranzen zu Rom, die Hader aus der Erde graben und Fründen angreifen, wo sie nur wollen. Da mancher fromme Priester seine Pfründe muss verlieren oder mit einer Summe Geldes den Hader abkaufen eine Zeit lang. Solch Lehen mit Haderrecht oder Unrecht verhaftet, muss auch des römischen Stuhls ewig eigen sein. Es wäre nicht Wunder, dass Gott vom Himmel Schwefel und höllisch Feuer regnete und Rom in den Abgrund versenkte, wie er vor Zeiten Sodom und Gomorra tat. Was soll ein Papst in der Christenheit, wenn man seiner Gewalt nicht anders braucht, denn zu solcher Hauptbosheit und er dieselbe schützt und handhabt. O edle Fürsten und Herren, wie lange wollt ihr euer Land und Leute solchen reißenden Wölfen offen und frei lassen? Da nun solche Praktik nicht genug war und dem Geiz die Zeit zu lang ward, alle Bistümer hineinzureißen, hat mein lieber Geiz doch so viel erfunden, dass die Bistümer mit Namen draußen und mit dem Grund und Boden zu Rom sind. Und dass also kein Bischof mag bestätigt werden, er kaufe denn mit großer Summe Geldes das Pallium und verpflichte sich mit greulichem Eid zu einem eigenen Knecht, dem Papst. Daher kommt es, dass kein Bischof wieder den Papst wagt zu handeln. Das haben die Römer auch zu erreichen gesucht mit dem Eide und sind also die allerreichsten Bistümer in Schuld und Verderben gekommen. Mainz, hör ich, gibt 20.000 Gulden. Das sind mir je Römer, als mich dünkt. Sie haben's wohl vor Zeiten festgesetzt im geistlichen Recht, das Pallium umsonst zu geben, des Papstes Gesinde zu verringern, Hader zu mindern, den Stiftern und Bischöfen ihre Freiheit zu lassen. Aber das wollte nicht Geld tragen, darum ist das Blatt umgekehrt und ist den Bischöfen und Stiftern alle Gewalt genommen, sitzen wie die Ziffern, haben weder Amt, Macht noch Werk. Sondern alle Dinge regieren die Hauptbuben zu Rom, auch schier des Küsters und Glöckners Amt in allen Kirchen. Alle Hader werden gen Rom gezogen, tut jedermann durch des Papstes Gewalt, was er will. Was ist geschehen in diesem Jahre? Der Bischof zu Straßburg wollte sein Stift ordentlich regieren und reformieren im Gottesdienst und stellt etliche göttliche und christliche Artikel dazu dienlich. Aber mein lieber Papst und der heilige römische Stuhl stößt zu Boden und verdammt solche heilige geistliche Ordnung ganz miteinander auf Verlangen der Priesterschaft. Das heißt die Schafe Christi geweidet. So soll man Priester wieder ihren eigenen Bischof stärken und ihren Ungehorsam in göttlichen Gesetzen schützen. Solche öffentliche Gottesschmach wird der Antichrist, hoffe ich, nicht vornehmen. Da habt ihr den Papst, wie ihr habt gewollt. Warum das? Ei, wo eine Kirche würde reformiert, ließe das Einreißen befürchten, dass Rom vielleicht auch daran müsste. Darüber dürfte man eher keinen Priester mit dem anderen eins bleiben lassen und müsste, wie sie bisher gewohnt, Fürsten und Könige uneins machen und die Welt mit Christenblut erfüllen, das nur nicht der Christen Einigkeit dem heiligen römischen Stuhl durch Reformieren zu schaffen gebe. Bisher haben wir verstanden, wie sie mit den Pfründen handeln, die verfallen und loswerden. Nun verfällt für den zarten Geiz zu wenig. Darum hat er seine Vorsichtigkeit erzeigt, auch für die Lehen, die noch besessen sind durch ihre Verweser, dass dieselben auch los sein müssen, ob sie schon nicht los sind, und das auf mancherlei Weise. Erstens, lauert er, wo fette Präbenden oder Bistümer durch einen Alten oder Kranken besetzt sind, oder auch durch einen mit einer erdichteten Untüchtigkeit. Demselben gibt der heilige Stuhl einen Koadjutor, der in einen Mithelfer ohne seinen Willen und Dank, dem Koadjutor zugut, darum, dass er des Papstes Gesinde ist oder Geld darum gibt oder sonst mit einem römischen Frondienst sich verdient gemacht hat. Da muss denn die freie Wahl des Kapitels oder das Recht des, der die Pfründen hat zu verleihen, hinfallen und alles nur gen Rom kommen. Zweitens. Heißt ein Wörtlein kommenden, das ist, wenn der Papst einen Kardinal oder sonst der seinen einem ein Reichfett Kloster oder Kirche befiehlt zu behalten, gleich als wenn ich dir 100 Gulden zu behalten gebe. Dies heißt das Kloster nicht geben noch verleihen, auch nicht verstören noch Gottesdienst abtun, sondern allein zu behalten geben. Nicht, dass er's bewahren oder bauen soll, sondern die Person austreiben, die Güter und Zinse einnehmen oder irgendeinen aus dem Kloster gelaufenen Mönch hineinsetzen, der 5 oder 6 Gulden des Jahres nimmt und sitzt des Tages in der Kirche, verkauft den Pilgern Zeichen und Bildlein, das weder Singen noch Lesen da selbst mehr geschieht. Denn wo das hieße Klöster verstören und Gottesdienste abtun, so müsste man den Papst nennen einen Verstörer der Christenheit und Abtäter des Gottesdienstes, denn er treibt es fürwahr mächtig. Das wäre eine harte Sprache zu Rom, darum muss man es nennen eine kommende oder Befehlung, das Kloster zu behalten. Dieser Klöster kann der Papst 4 oder mehr in einem Jahr zu kommenden machen, da eins mehr denn 6000 Gulden Einkommen hat. Also mehren sie zu Rom Gottesdienst und erhalten die Klöster. Das lernt sich in deutschen Landen auch. Drittens. Sind etliche Lehen, die sie heißen, inkompatibler, das heißt unvereinbar, die nach Ordnung geistlichen Rechts nicht miteinander können behalten werden, als da sind 2 Pfarren, 2 Bistümer und dergleichen. Hier dreht sich der heilige römische Stuhl und Geiz also aus dem geistlichen Recht, dass er sich Glossen macht, die heißen Unio und Incorporatio. Das ist, dass er viel Unvereinbares ineinander leibet, das eins des anderen Glied sei und also gleich als eine Pfründe geachtet werden. So sind sie immer inkompatiblier, und ist dem heiligen geistlichen Recht geholfen, dass es nicht mehr bindet, denn allein bei denen, die solchen Glossen dem Papst und seinem Datarius nicht abkaufen. Derart ist auch die Unio, das ist Vereinigung, dass er solcher Lehen viel zusammenkoppelt, als ein Bund Holz, um welches Koppels willen sie alle für ein Lehen gehalten werden. Also findet man wohl einen Kurtisanen zu Rom, der für sich allein 22 Pfarren, 7 Propsteien und 44 Pfründen dazu hat. Zudem allen hilft solche meisterliche Glosse und hält, dass es nicht wieder recht sei. Was nun Kardinäle und andere Prälaten haben, bedenke ein jeglicher selbst. So soll man den Deutschen den Beutel räumen und den Kitzel vertreiben. Der Glossen eine ist auch Administratio, das ist, dass einer neben seinem Bistum eine Abtei oder Dignität hat und alles gut besitzt, nur dass er lediglich den Namen Administrator trägt. Denn es ist zu Rom genug, dass die Wörtlein sich wandeln und nicht die Tat. Gleich als wenn ich lehrte, die Hurenwirtin sollte Bürgermeisterin heißen und doch bleiben so fromm, als sie ist. Solch römisch Regiment hat Petrus verkündet, da er sagt im 2. Petrus Kapitel 2, es werden falsche Meister kommen, die in Geizerei mit erdichteten Worten über euch handeln werden, ihren Gewinst zu treiben. Noch eins hat der Geiz erdacht, das hoff ich soll das Letzte sein, daran er ersticke. Der Papst hat ein edles Fündlein, das heißt pectoralis reservatio, das heißt seines Gemütes Vorbehalt. Et probrius modus und eigener Mutwille der Gewalt. Das geht also zu. Wenn einer zu Rom ein Lehen erlangt, das ihm wird figniert und redlicherweise zugeschrieben, wie da der Brauch ist, so kommt dann einer, der Geld bringt oder sonstige Verdienste hat, da nichts von zu sagen ist, und begehrt dasselbige Lehen von dem Papst. So gibt er es ihm und nimmt's dem anderen. Spricht man dann, das sei Unrecht, so muss der allerheiligste Vater sich entschuldigen, dass er nicht so öffentlich gestraft werde, weil er mit Gewalt wieder recht handle und spricht. Er habe in seinem Herzen und Gemüt dasselbe Lehen sich selbst und seiner vollen Gewalt vorbehalten, so er doch sein Lebtag zuvor nie daran gedacht noch davon gehört hat. Und hat nun also ein Glosslein gefunden, dass er in eigener Person lügen, trügen und jedermann äffen und narren kann, und das alles unverschämt und öffentlich. Und dennoch will er das Haupt der Christenheit sein, der sich mit öffentlichen Lügen durch den bösen Geist regieren lässt. Dieser Mutwille und lügenhafte Vorbehalt des Papstes macht nun zu Rom ein solches Wesen, dass niemand davon reden kann. Da ist ein Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Rauschen, Lügen, Trügen, Rauben, Stehlen, Prachten, Hurerei, Büberei, auf allerlei Weise Gottesverachtung, dass es dem Antichrist nicht möglich ist, lästerlicher zu regieren. Es ist nichts mit Venedig, Antwerpen, Kairo gegen diesen Jahrmarkt und Kaufhandel zu Rom, nur dass dort noch Vernunft und Recht gehalten wird. Hier aber geht es, wie der Teufel selbst es will. Und aus dem Meer fließt nun in alle Welt hinein gleiche Tugend. Sollten sich solche Leute nicht billig fürchten vor der Reformation und einem freien Konzil und eher alle Könige und Fürsten verhetzen, dass nur nicht durch ihre Einigkeit ein Konzil zustande komme? Wer mag leiden, dass solche seine Büberei an den Tag komme? Zuletzt hat der Papst zu all diesen edlen Händeln ein Eigenkaufhaus aufgerichtet. Das ist des Datarius Haus zu Rom. Dahin müssen alle die kommen, die dieser Weise nach um Lehen und Pfründen handeln. Bringst du nun Geld mit in dieses Haus, so kannst du zu all den gesagten Stücken kommen und nicht allein zu denselben. Sondern allerlei Wucher wird hier um Geld redlich, alles gestohlene, geraubte Gut wird hier gerechtfertigt. Hier werden die Gelübde aufgehoben, hier den Mönchen Freiheit gegeben, aus den Orden zu gehen. Hier ist feil der eheliche Stand den Geistlichen. Hier können Hurenkinder ehelich werden, alle Unehre und Schande hier zu Würden kommen. Aller böser Tadel und Mal wird hier zum Ritter geschlagen und edel. Hier wird der eheliche Stand zugelassen, der in verbotenem Grad ist oder sonst einen Mangel hat. O, welch eine Schätzerei und Schinderei regiert da, dass es den Anschein hat, als seien alle geistlichen Gesetze allein darum gegeben, dass nur viel Geldstricke würden, daraus sich lösen muss, wer ein Christ sein soll. Ja, hier wird der Teufel ein Heiliger und ein Gott dazu. Was Himmel und Erde nicht vermag, das vermag dies Haus. Niemand soll achten, dass ich zu viel sage. Es ist alles öffentlich, so dass sie selbst zu Rom bekennen müssen, es sei greulicher und mehr, denn jemand sagen könnte. Ich habe noch nicht berührt, will auch noch nicht berühren die rechte Höllengrundsuppe von den persönlichen Lastern. Ich rede nur von gemeinen landläufigen Sachen und kann sie dennoch nicht alle namhaft machen. Es sollten Bischöfe, Priesterschaft und zuvor die Doktoren der Universitäten, die darum besoldet sind, ihrer Pflicht nach hier wieder einträchtiglich geschrieben und geschrieben haben. Ja, wend das Blatt um, so findest du es. Es bleibt noch das Lebewohl übrig, das muss ich auch geben. Da nun der unausmeßliche Geiz noch nicht genug hatte an all diesen Schätzen, daran sich billig drei mächtige Könige ließen genügen, hebt er nun an, solche seine Händel zu versetzen und zu verkaufen dem Fugger zu Augsburg. So daß nun Bistümer und Lehen zu verleihen, zu tauschen, zu kaufen und mit geistlichen Gütern Geschäfte zu treiben eben an den rechten Ort gekommen und nun aus geistlichen und weltlichen Gütern eine Hantierung geworden ist. Nun möchte ich gern eine so hohe Vernunft hören, die erdenken möchte, was nun noch weiter könnte geschehen durch den römischen Geiz, das nicht geschehen sei. Es wäre denn, dass Fugger seine beiden und nun einigen Händel auch jemand versetzte oder verkaufte. Ich mein, es sei ans Ende gekommen. Dieweil denn solches teuflische Regiment nicht allein eine öffentliche Räuberei, Trügerei und Tyrannei der höllischen Pforte ist, sondern auch die Christenheit an Leib und Seele verdirbt, sind wir hier schuldig, allen Fleiß anzuwenden, solchem Jammer und Zerstörung der Christenheit zu wehren. Wollen wir wieder die Türken streiten, so lasset uns hier anheben, da sie am allerärgsten sind. Henken wir mit Recht die Diebe und köpfen die Räuber. Warum sollen wir freilassen den römischen Geiz, der größte Dieb und Räuber ist, der auf Erden gekommen ist oder kommen mag, und das alles in Christi und Petrus heiligem Namen? Wer kann es doch zuletzt leiden oder verschweigen? Es ist je gestohlen und geraubt fast alles, was er hat, das ist je nicht anders, welches aus allen Historien bewähret wird. Es hat je der Papst solche großen Güter nicht gekauft, dass er von seinen Kirchenämtern kann erheben bei 10.000 Dukaten, ohne die oben genannten Schatzgruben und sein Land. So hat es ihm Christus und Petrus auch nicht vererbt, so hat es ihm auch niemand gegeben und geliehen, so ist es auch nicht ersessen noch erjährt. Sag du mir, woher mag er's haben? Daraus merk, was sie suchen und bezwecken, wenn sie Legaten heraussenden, Geld zusammen wieder den Türken. Römisch 3. 27 Stücke von des christlichen Standes Besserung. Wiewohl nun ich zu gering bin, Stücke vorzulegen, zu solchen greulichen Wesensbesserung dienlich. Will ich doch das Narrenspiel aussingen und sagen, so viel mein Verstand vermag, was wohl geschehen könnte und sollte von weltlicher Gewalt oder allgemeinem Konzil? Erstens. Zum Ersten, dass ein jeglicher Fürst, Adel, Stadt, ihren Untertanen frisch anverbiete, die Anaten gen Rom zu geben und sie ganz beseitige. Denn der Papst hat den Pakt gebrochen und eine Räuberei gemacht aus den Anaten, zu Schaden und Schanden gemeiner deutscher Nation. Zweitens. Dieweil der Papst mit seinen römischen Praktiken, kommenden Adjutorien, Vorbehalten, Anwartschaften, Papstmonaten, Inkorporationen, Unionen, Pensionen, Palien, Kanzleiregeln und dergleichen Büberei alle deutschen Stifter ohne Fug und Recht zu sich reißt, und dieselben zu Rom Fremden, die nichts in deutschen Landen dafür tun, gibt und verkauft und damit die rechtmäßigen Inhaber ihres Rechtes beraubt, aus den Bischöfen nur Ziffern und Ölgötzen macht und also wieder sein eigengeistlich Recht, Natur und Vernunft handelt, dass es zuletzt dahin gekommen, dass die Fründen und Lehen nur groben und gelehrten Eseln und Buben zu Rom durch lauter Geiz verkauft werden. Fromme gelehrte Leute aber ihr Verdienst und Kunst nichts nützt, dadurch das arme Volk deutscher Nation guter gelehrter Prälaten muss ermangeln und verderben. so solche der christliche Adel sich gegen ihn setzen, als wieder einen gemeinen Feind und Zerstörer der Christenheit, um der armen Seelen Heil willen, die durch solche Tyrannei verderben müssen. Er soll festsetzen, gebieten und verordnen, dass hinfort kein Lehen mehr gen Rom gezogen, keins mehr darinnen erlangt werden auf keinerlei Weise, sondern es wieder von der tyrannischen Gewalt herausgerückt, zurückbehalten und den berechtigten Inhabern ihr Recht und Amt wieder erstatten, um solcher Lehen, aufs Beste, wie sie mögen, in deutscher Nation zu verordnen. Und wo ein Kurtisan herauskäme, dass demselben ein ernster Befehl geschehe, abzustehen oder in den Rhein und das nächste Wasser zu springen und den römischen Bann mit Siegel und Briefen zum kalten Bade zu führen. So würden sie zu Rom merken, dass die Deutschen nicht allezeit toll und voll sind, sondern auch einmal Christen worden wären, als die den Spott und Schmach des heiligen Namens Christi, unter welchem solch Büberei und Seelenverderben geschieht, nicht mehr zu leiden gedenken, Gott und Gottes Ehre mehr achten denn der Menschen Gewalt. Drittens. Zum Dritten, dass ein kaiserlich Gesetz ausgehe, keinen Bischofsmantel, auch keine Bestätigung irgendeiner Dignität fortan aus Rom zu holen, sondern dass man die Ordnung des allerheiligsten und berühmtesten Konzils von Nicea wieder aufrichte, darin festgesetzt ist, dass ein Bischof soll bestätigt werden von den anderen zwei Nächsten oder von dem Erzbischof. Wenn der Papst solch und aller Konzilien Statut will zerreißen, was ist Nutz, dass man Konzilien habe? Oder wer hat ihm die Gewalt gegeben, Konzilien so zu verachten und zu zerreißen? Doch dass er nicht klage, er werde seiner Obrigkeit beraubt, sollte verordnet werden, dass wo die Primaten oder Erzbischöfe nicht könnten eine Sache ausrichten oder unter ihnen sich ein Hader erhübe, dass alsdann dieselbe dem Papst würde vorgetragen, aber nicht eine jegliche kleine Sache wie vor Zeiten geschah und das hochberühmte Konzil von Nicea festgesetzt hat. Was aber ohne den Papst kann ausgerichtet werden, dass seine Heiligkeit nicht mit solchen geringen Sachen beschwert werde, sondern ihres Gebets und Studierens und Sorgens für die ganze Christenheit, wie er sich rühmt, warten möge, wie die Apostel taten und sagten. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes lassen und dem Tisch dienen, wir wollen an dem Predigen und Gebet hangen und über das Werk andere verordnen. Aber nun ist Rom nichts anderes denn des Evangeliums und Gebetsverachtung und Tischdienst, das ist dienstzeitlichen Gutes. Und reimet sich der Apostel und des Papstes Regiment zusammen wie Christus und Luzifer, Himmel und Hölle, Nacht und Tag und heißt doch Christi Stellvertreter und der Apostel Nachfolger. Viertens. Dass verordnet werde, dass keine weltliche Sache gen Rom gezogen werde, sondern dieselben alle der weltlichen Gewalt gelassen, wie sie selbst festsetzen in ihren geistlichen Rechten und doch nicht halten. Denn des Papstes Amt soll sein, dass er der Allergelehrteste in der Schrift und wahrhaftig nicht mit Namen der Allerheiligste regiere die Sachen, die den Glauben und heiliges Leben der Christen betreffen, die Primaten und Erzbischöfe dazu halte und mit ihnen darin handle und Sorge trage, wie Paulus im 1. Korinther Kapitel 6 lehrt und härtiglich straft, dass sie mit weltlichen Sachen umgingen. Geistliche Gewalt soll geistlich gut regieren, wie das die Vernunft lehrt. Geistlich gut aber ist nicht Geld noch leiblich Ding, sondern Glaube und gute Werke. Fünftens. Dass kein Vorbehalt mehr gelte und kein Lehen mehr zu Rom in Beschlag genommen werde, es sterbe der Besitzer, es sei Hader darob oder sei eines Kardinals oder Papstes Gesinde. Und dass man streng verbiete und wehre, dass kein Kurtisan gegen irgendein Lehen Prozess anfange, die frommen Priester zu zitieren, zu tribulieren und zum Vergleich zu treiben. Und wo darum aus Rom ein Bann oder geistlicher Zwang käme, dass man den verachte, als wenn ein Dieb jemand in den Bann täte, darum, dass man ihn nicht wollte stehlen lassen. Ja, Man sollte sie hart strafen, dass sie des Bannes und göttlichen Namens so lästerlich missbrauchen, ihre Räuberei zu stärken und mit falschem erdichteten Dreuen uns dahin treiben wollen, dass wir solche Lästerung göttlichen Namens und Missbrauch christlicher Gewalt sollen leiden und loben und an ihrer Bosheit vor Gott teilhaben, während wir ihr zu wehren vor Gott schuldig sind, wie Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefes dieselben straft, sie seien des Todes würdig, dass sie nicht allein solches tun, sondern auch, dass sie verwilligen und gestatten, solches zu tun. Zuvor aber die lügenhafte Reservatio pectoralis ist unleidlich, weil dadurch die Christenheit lästerlich und öffentlich wird zu Schmach und Spott gesetzt, wenn ihr Oberster mit öffentlichen Lügen handelt und um des verfluchten Gutes willen mit seiner Gunst jedermann unverschämt betrügt und narrt. Sechstens, dass auch abgetan werden die Zäsur reservati, die der Absolution des Papstes allein vorbehaltenen Fälle, damit nicht allein viel Geld von den Leuten geschunden wird, sondern viele arme Gewissen von den wüterischen Tyrannen verstrickt und verwirrt werden zu unerträglichen Schaden ihres Glaubens zu Gott. Sonderlich die lächerlichen kindischen Fälle, die sie aufblasen mit der Bulle Coena Domini, die nicht würdig sind, dass man es täglich Sünden nennen sollte, geschweige denn so große Fälle, die der Papst mit keinem Ablass nachlässt. Als da sind, so jemand verhindert einem Pilgrim gen Rom oder brächte den Türken Wehre oder fälschte des Papstes Briefe. Narren sie uns mit so groben, tollen, unbehenden Stücken. Sodom und Gomorra und alle Sünden, die wider Gottes Gebot geschehen und geschehen mögen, sind nicht vorbehaltene Fälle. Aber was Gott nie geboten hat und sie selbst erdacht haben, das müssen vorbehaltene Fälle sein, damit man nur niemand hindere, Geld gen Rom zu bringen, dass sie vor dem Türken sicher in Wollust leben und mit ihren losen, unnützen Bullen und Briefen die Welt in ihrer Tyrannei behalten. Es sollte nun billig ein solch Wissen bei allen Priestern oder eine öffentliche Ordnung sein, dass keine heimliche, unverklagte Sünde ein vorbehaltener Fall ist und dass ein jeglicher Priester geweiht hat, von allerlei Sünde zu entbinden, wie sie immer genennet werden mag. Wo sie heimlich sind, auch weder Abt, Bischof noch Papst geweiht hat, deren eine sich vorzubehalten. Und wo sie das täten, so hält und gilt es nichts, wären auch drum zu strafen, als solche, die ohne Befehl Gott in sein Gericht fallen und ohne Ursache die armen unverständigen Gewissen verstricken und beschweren. Wo es aber öffentliche große Sünden sind, besonders wider Gottes Gebot, da hat es wohl einen Grund, vorbehaltene Fälle zu haben, doch auch nicht zu viel, auch nicht aus eigener Gewalt ohne Ursache. Denn Christus hat nicht Tyrannen, sondern Hürden in seine Kirche gesetzt, wie Petrus sagt im 1. Petrusbrief Kapitel 5, Vers 2. Siebtens, dass der römische Stuhl das Gewürm und Geschwürm zu Rom verringere, auf das des Papstes Gesinde könne von des Papstes eigenen Gut ernährt werden und sein Hof nicht aller Könighof mit Prangen und Kosten überbiete, mit Rücksicht darauf, dass solch Wesen nicht allein nie gedient hat zur Sache des christlichen Glaubens, sondern sie auch dadurch verhindert sind am Studieren und Gebet, so dass sie selbst fast nichts mehr wissen vom Glauben zu sagen. Welches sie gar gröblich bewiesen haben in diesem letzten römischen Konzil, darin sie unter vielen kindischen leichtfertigen Artikeln auch das gesetzt haben, dass des Menschenseele sei unsterblich und ein Priester je einmal im Monat sein Gebet zu sprechen schuldig ist, will er sein Lehen nicht verlieren. Was sollen die Leute über der Christenheit und des Glaubenssachen richten, die vor großem Geiz, Gut und weltlicher Pracht verstockt und verblendet nun allererst festsetzen, die Seele sei unsterblich? Welches eine nicht geringe Schmach ist für alle Christenheit, so schimpflich zu Rom mit dem Glauben umzugehen. Hätten sie nun weniger Gut und Prangen, so möchten sie besser studieren und beten, dass sie würdig und tüchtig würden, des Glaubens Sachen zu treiben, wie sie vor Zeiten waren, da sie Bischöfe und nicht Könige aller Könige zu sein sich vermaßen. Achtens, dass die schweren greulichen Eide aufgehoben würden, so die Bischöfe dem Papst zu tun gezwungen sind ohne alles Recht, womit sie gleich wie die Knechte gefangen werden. Dieweil denn dies Stück Eitelgewalt und Räuberei ist, zu Hindernis bischöflicher ordentlicher Gewalt und Schaden der armen Seelen, ist der Kaiser mit seinem Adel schuldig, solche Tyrannei zu wehren und zu strafen. 9. Dass der Papst über den Kaiser keine Gewalt habe, als dass er ihn auf dem Altar salbe und kröne, wie ein Bischof einen König krönt. Und je nicht die teuflische Hofart hinfort zugelassen werde, dass der Kaiser des Papstes Füße küsse oder zu seinen Füßen sitze oder, wie man sagt, ihm den Steigbügel halte und den Zaum seines Maulpferdes, wenn er aufsitzt, zu reiten. Noch viel weniger dem Papst huldige und treue Untertänigkeit schwöre, wie die Päpste unverschämt vornehmen zu fordern, als hätten sie Recht dazu. Solch überschwängliches, überhochmütiges, überfräfliches Vornehmen des Papstes hat der Teufel erdacht, darunter mit der Zeit den Antichrist einzuführen und den Papst über Gott zu erheben, wie denn schon viele tun und getan haben. Es gebührt nicht den Papst, sich zu erheben über weltliche Gewalt, denn allein in geistlichen Ämtern, als da sind Predigen und Absolvieren. In anderen Stücken soll er drunter sein, wie Paulus im 13. Kapitel vom Römerbrief und Petrus im 2. Kapitel vom 1. Petrusbrief lehren, als ich oben gesagt habe. Er ist nicht ein Statthalter Christi im Himmel, sondern allein des auf Erden wandelnden Christus. Denn Christus im Himmel in der regierenden Form bedarf keines Statthalters, sondern sitzt, sieht, tut, weiß und vermag alle Dinge. Aber er bedarf sein in dem dienenden Stand, wie er auf Erden ging mit Arbeiten, Predigen, Leiden und Sterben. Aber sie kehren es um, nehmen Christo den himmlischen regierenden Stand und geben ihn dem Papst, lassen den dienenden Stand ganz untergehen. Er sollte schier der Wiederchrist sein, den die Schrift heißt Antichrist. Geht doch all sein Wesen, Werk und Vornehmen wider Christum, nur Christi Wesen und Werk zu vertilgen und zu zerstören. Es ist auch lächerlich und kindisch, dass der Papst aus solchem verblendeten verkehrten Grund sich rühmt in seinem Dekretal Pastoralis, er sei des Kaisertums ordentlicher Erbe, falls es ledig stünde. Wer hat es ihm gegeben? Hat es Christus getan, da er sagt, »Die Fürsten der Heiden sind Herren, ihr aber sollt nicht so sein.« Hat es ihm Petrus vererbt? Mich verdrießt, dass wir solche unverschämte grobe tolle Lügen müssen in geistlichen Recht lesen und lehren, dazu für christliche Lehre halten, so es doch teuflische Lügen sind. Welcher Art auch ist die unerhörte Lüge von der Schenkung Konstantins? Es muss eine besondere Plage von Gott gewesen sein, dass so viele verständige Leute sich haben lassen bereden, solche Lügen aufzunehmen, so sie doch sogar grob und ungeschickt sind, dass mich dünkt, es sollte ein trunkener Bauer feiner und geschickter lügen können. Wie sollte es sich mit einem Kaisertum vertragen, zu regieren, predigen, beten, studieren und der Armen warten? Welche Ämter aufs Allereigentlichste dem Papst zu stehen und von Christo mit so großem Ernst aufgelegt sind, dass er auch verbot, sie sollen nicht Rock, nicht Geld mit sich tragen, sintemal der kaum solcher Ämter warten kann, der ein einziges Haus regieren muss. Und der Papst will ein Kaisertum regieren und dazu Papst bleiben? Das haben die Buben erdacht, die unter des Papstes Namen gerne Herren wären über die Welt und gern das zerstörte römische Reich durch den Papst und Namen Christi wieder aufrichteten, wie es zuvor gewesen ist. 10. Dass sich der Papst enthalte, die Hand aus der Suppe ziehe, sich keines Titels unterwinde auf das Königreich zu Neapel und Sizilien. Er hat eben so viel Recht dran als ich, will dennoch Lehnherr darüber sein. Es ist ein Raub und Gewalt, wie fast alle seine anderen Güter sind. Drum sollte ihm der Kaiser solches Lehen nicht gestatten und wo es geschehen wäre, nicht mehr bewilligen, sondern ihm die Bibel und Betbücher dafür anzeigen, dass er weltliche Herren lasse Land und Leute regieren, sonderlich die ihm niemand gegeben hat, und er predige und bete. Solche Meinung sollte auch gehalten werden über Bologna, Imola, Vicenza, Ravenna und alles, was der Papst in der Ancunitana mag, Romagna und mehr Ländern Weltschland mit Gewalt eingenommen und mit Unrecht besitzt und darein er sich dazu wieder alle Gebote Christi und Pauli mängelt. Denn also sagt Paulus, niemand wickelt sich in die weltlichen Geschäfte, der göttlicher Ritterschaft warten soll. Nun soll der Papst das Haupt und der Erste sein in dieser Ritterschaft und mängelt sich mehr in weltliche Geschäfte, denn kein Kaiser noch König. Jesu müsste man ihm heraushelfen und ihn seiner Ritterschaft warten lassen. Christus auch, des Statthalter er sich rühmet, wollte noch nie mit weltlichem Regiment zu schaffen haben, sogar, dass er zu einem, der ein Urteil von ihm über seinen Bruder begehrte, sprach. Wer hat mich dir zu einem Richter gemacht? Aber der Papst fährt einher unberufen, unterwindet sich aller Dinge wie ein Gott, bis dass er selbst nicht mehr weiß, was Christus sei, zu dessen Statthalter er sich aufwirft. 11. Dass das Fußküssen des Papstes auch nicht mehr geschehe. Es ist ein unchristlich, ja antichristlich Exempel, dass ein armer, sündiger Mensch sich lässt seine Füße küssen von dem, der 100-mal besser ist denn er. Geschieht es der Gewalt zu ehren? Warum tut es der Papst nicht auch den anderen der Heiligkeit zu ehren? Halt sie gegeneinander, Christum und dem Papst. Christus wusch seinen Jüngern die Füße und trocknete sie, und die Jünger wuschen sie ihm noch nie. Der Papst, als höher denn Christus, kehret das um und lässt es eine große Gnade sein, ihm seine Füße zu küssen, der doch das billig, so es jemand von ihm begehrte, mit allem Vermögen wehren sollte, wie Paul und Barnabas, die sich nicht wollten lassen ehren als Gott von denen zu Lystra, sondern sprachen. Wir sind gleiche Menschen als ihr. Aber unsere Schmeichler haben's so hoch gebracht und uns einen Abgott gemacht, dass niemand sich so fürchtet vor Gott, niemand ihn mit solchen Gebärden ehret als den Papst. Das können sie wohl leiden, aber gar nicht, so von des Papstes Prachten ein Haarbreit würde abgebrochen. Wenn sie nun Christen wären und Gottes Ehre lieber hätten denn ihre eigene, würde der Papst nimmer fröhlich werden, wo er gewahr würde, dass Gottes Ehre verachtet und seine eigene erhoben wäre, würde auch niemand lassen ihn ehren, bis er vermerkte, dass Gottes Ehre wieder erhoben und größer denn seine Ehre wäre. Von derselben großen ärgerlichen Hofart ist auch das ein hässlich Stück, dass der Papst sich nicht lässt genügen, dass er reiten oder fahren möge, sondern, ob er wohl stark und gesund ist, sich von Menschen als ein Abgott mit unerhörter Pracht tragen lässt. Lieber, wie reimet sich doch solche luziferische Hofart mit Christo, der zu Fuß gegangen ist nebst all seinen Aposteln? Wo ist ein weltlicher König gewesen, der so weltlich und prächtig je gefahren ist, als der fährt, der ein Haupt sein will aller derer, die weltliche Pracht verschmähen und fliehen sollen, das ist der Christen? Nicht, dass uns das so sehr an ihm selbst bewegen soll, sondern dass wir billig Gottes Zorn fürchten müssen, so wir solcher Hofart schmeicheln und unseren Verdruss darüber nicht merken lassen. Es ist genug, dass der Papst also tobet und narret, es ist aber zu viel, so wir das billigen und vergönnen. Denn welch Christenherz mag oder soll das mit Lust sehen, dass der Papst, wenn er sich will lassen kommunizieren, stille sitzt als ein Gnadenjunker und lässt sich das Sakrament von einem knienden, gebeugten Kardinal mit einem goldenen Rohr reichen. Gerade als wäre das heilige Sakrament nicht würdig, dass ein Papst, ein armer, stinkender Sünder aufstünde, seinem Gott eine Ehre täte, so doch alle anderen Christen, die viel heiliger sind, denn der allerheiligste Vater, der Papst, mit aller Ehrerbietung dasselbe empfangen. Was wäre es Wunder, wenn uns Gott allesamt plagte, dass wir solche Unehre Gottes leiden und loben in unseren Prälaten und solcher seiner verdammten Hofart uns teilhaftig machen durch unser Schweigen und Schmeicheln? Also gehet es auch, wenn er das Sakrament in der Prozession herumträgt. Ihn muss man tragen, aber das Sakrament steht vor ihm wie eine Kanne Wein auf dem Tisch. Kurz, Christus gilt nicht zu Rom, der Papst gilt's allesamt. Und dennoch wollen sie uns dringen und bedreuen, wir sollen solchen antichristlichen Tadel billigen, preisen und ehren, wider Gott und alle christliche Lehre. Helfe nun Gott einem freien Konzil, dass es dem Papst lehre, wie er auch ein Mensch sei, und nicht mehr denn Gott, wie er sich untersteht zu sein. 12. Dass man die Wallfahrten gen Rom abtäte oder niemand aus eigenem Vorwitz oder Andacht wallen ließe. Es würde denn zuvor von seinem Pfarrer, Stadt oder Oberherrn erkannt, dass er genugsam und redliche Ursache dazu habe. Das sag ich nicht darum, dass Wallfahrten böse seien, sondern dass sie zu dieser Zeit übel geraten. Denn man sieht zu Rom kein gut Exempel, sondern eitel Ärgernis und wie sie selbst ein Sprichwort gemacht haben. Je näher Rom, je ärgere Christen. Bringen sie mit sich Verachtung Gottes und der Gebote Gottes. Man sagt, wer das erste Mal gen Rom geht, der sucht einen Schalk. Zum andern Mal findet er ihn, zum dritten Mal bringt er ihn mit heraus. Aber sie sind nun so geschickt worden, dass sie die drei Reisen auf einmal ausrichten und haben für wahr uns solch Stücklein aus Rom gebracht. Es wäre besser, Rom nie gesehen noch erkannt. Und ob schon diese Sache nicht wäre, so ist doch noch da eine vortrefflichere, nämlich die, dass die einfältigen Menschen dadurch verführt werden zu einem falschen Wahn und Unverstand göttlicher Gebote. Denn sie meinen, dass solch Wallen sei ein köstlich gut Werk, was doch nicht wahr ist. Es ist ein gering gut Werk, zu mehrmalen ein bös, verführerisches Werk. Denn Gott hat es nicht geboten. Er hat aber geboten, dass ein Mann seines Weibes und seiner Kinder warte und was dem ehelichen Stande zu tun gebührt, dabei seinem Nächsten diene und helfe. Nun geschieht es, dass einer gen Rom wallet, verzehret 50, 100, mehr oder weniger Gulden, was ihm niemand befohlen hat, und lässt sein Weib und Kind oder je seinen Nächsten daheim notleiden, und doch meint der törichte Mensch, er wolle seinen Ungehorsam und Verachtung göttlicher Gebote mit seinem eigenwilligen Wallen schmücken, so es doch reiner Vorwitz oder Teufelsverführung ist. Dazu haben nun die Päpste mit ihren falschen erdichteten närrischen goldenen Jahren geholfen, womit das Volk erregt, von Gottes Geboten gerissen und zu ihrem eigenen verführerischen Vornehmen gezogen ist und haben damit gerade das angerichtet, was sie sollten verboten haben. Aber es hat Geld getragen und falsche Gewalt gestärkt, drum hat's müssen fortgehen, es sei wieder Gott oder der Seelen heil. Um solchen falschen verführerischen Glauben der einfältigen Christen auszurotten und wiederum ein rechtes Verständnis guter Werke aufzurichten, sollten alle Wallfahrten niedergelegt werden. Denn es ist kein Gutes drinnen, kein Gebot, kein Gehorsam, sondern unzählige Ursachen zu Sünden und zur Verachtung der Gebote Gottes. Daher kommen so viele Bettler, die durch solch Wallen unzählige Büberei treiben, die lernen und sich gewöhnen, ohne Not zu betteln. Da kommt her frei Leben und mehr Jammer, die ich jetzt nicht zählen will. Wer nun wollte Wallen oder Wallfahrten geloben, sollte vorhin seinem Pfarrer oder Oberherrn die Ursache anzeigen. Fände sich's, dass er's täte um guter Werke willen, dann sollte dasselbe Gelübde und Werk durch den Pfarrer oder Oberherr nur frisch mit Füßen getreten werden, als ein teuflisches Trugbild, und ihm angezeigt, dass Geld und die Arbeit so zur Wallfahrt gehört, an Gottes Gebot und tausendmal bessere Werke anzulegen, das ist, an die seinen oder seine nächsten Armen. Wo er's aber aus Vorwitz täte, Land und Städte zu besehen, mag man ihn seinen Willen lassen. Hat er's aber in der Krankheit gelobt, dann soll man dieselben Gelübde verbieten, herabsetzen und die Gottesgebote dagegen emporheben, dass er hinfort sich genügen lasse an dem Gelübde, in der Taufe geschehen, Gottesgebote zu halten. Doch mag man ihn auf das Mal sein Gewissen zu stillen, sein närrisch Gelübde lassen ausrichten. Niemand will die richtige gemeine Straße göttlicher Gebote wandeln. Jedermann macht sich selbst neue Wege und Gelübde, als hätte er Gottes Gebote alle vollbracht. 13. Danach kommen wir auf den großen Haufen, die das viel geloben und das wenig halten. Zürnet nicht, liebe Herrin, ich meine es wahrlich gut. Es ist eine bittere und zugleich süße Wahrheit und ist die, dass man doch nicht mehr Bettelklöster bauen lasse. Hilf Gott, ihrer ist schon viel zu viel. Ja, wollte Gott, sie wären alle fort oder je auf zwei oder drei Orden gehäuft. Es hat nichts Gutes getan, es tut auch nimmermehr gut, irre zu laufen auf dem Lande. Drum ist mein Rat, man schlage 10 oder wie viel ihrer Not ist auf einen Haufen und mache eines daraus, das genugsam versorgt nicht betteln dürfe. Oh, es ist hier viel mehr darauf zu sehen, was gemeinem Haufen zur Seligkeit Not ist, denn auf das, was Franziskus, Dominikus, Augustinus oder je ein Mensch gesetzt hat, besonders weil es nicht geraten ist ihrer Meinung nach. Und dass man sie überhebe Predigens und Beichtens. Es wäre denn, dass sie von Bischöfen, Pfarren, Gemeine oder Obrigkeit dazu berufen und begehret würden. Ist doch aus solchen Predigen und Beichten nicht mehr denn eitel Hass und Neid zwischen Pfaffen und Mönchen, groß Ärgernis und Hindernis des gemeinen Volks erwachsen, womit es würdig geworden und wohlverdienet hat aufzuhören, dieweil sein Wohl kann entraten werden. Es sieht nicht unwahrscheinlich aus, dass der heilige römische Stuhl solcher nicht umsonst gemehrt hat, sondern auf das nicht die Priesterschaft und Bistümer seiner Tyrannei überdrüssig einmal ihm zu stark würden und eine Reformation anfingen, die seiner Heiligkeit nicht erträglich wäre. Dabei sollten auch aufgehoben werden so mancherlei Sekten und Unterschiede einerlei Ordens, welche zuweilen um gar geringe Ursache sich erhoben haben und um noch viel geringere sich erhalten, mit unsäglichem Hass und Neid gegeneinander streitend. So doch nichtsdestoweniger der christliche Glaube, der ohne alle solche Unterschiede wohl besteht, auf beiden Seiten untergeht, und ein gut christlich Leben nur nach den äußerlichen Gesetzen, Werken und Weisen geschätzt und gesucht wird, woraus nicht mehr denn Gleisnerei und Seelenverderben folgen und erfunden werden, wie das jedermann vor Augen sieht. Es müsste auch dem Papst verboten werden, mehr solcher Orden aufzusetzen oder zu bestätigen, ja befohlen werden, etliche abzutun und in wenigere Zahl zu zwingen. Sintemal der Glaube Christi, welcher allein das Hauptgut ist und ohne alle Orden besteht, nicht wenig Gefahr leidet, dass die Menschen durch so viel und mancherlei Werke und Weisen leichtlich verführet werden, mehr auf solche Werke und Weise zu leben, denn auf den Glauben zu achten. Und wo nicht weise Prälaten in Klöstern sind, die da mehr den Glauben denn des Ordens Gesetz predigen und treiben, da ist es nicht möglich, dass der Orden nicht sollte schädlich und verführerisch sein einfältigen Seelen, die auf die Werke allein Acht haben. Nun aber sind zu unseren Zeiten fast an allen Orten die Prälaten, die den Glauben gehabt und die Orden eingesetzt haben, dahin. Gleich wie vor Zeiten bei den Kindern Israel, da die Väter abgegangen waren, die da Gottes Werke und Wunder erkannt hatten, ihre Kinder sofort anfingen, aus Unverstand göttlicher Werke und Glaubensabgötterei und eigene menschliche Werke aufzurichten. Also auch jetzt leider solche Orden göttlicher Werke und Glaubens unverständig geworden, nur in ihren eigenen Regeln, Gesetzen und Weisen sich jämmerlich martern, mühen und arbeiten. Und doch nimmer zu rechtem Verstand eines geistlichen guten Lebens kommen, wie der Apostel im 2. Timotheus Kapitel 3 verkündigt hat und gesagt. Sie haben einen Schein des geistlichen Lebens und ist doch nichts dahinter. Lernen immer und immer und kommen doch nicht dahin, dass sie wissen, was wahrhaftig geistlich Leben sei. So wäre es besser, dass kein Kloster da wäre, wo nicht ein geistlicher im christlichen Glauben verständiger Prälat regiert. Denn wer das nicht ist, kann nicht ohne Schaden und Verderben regieren, und das umso mehr, so viel heiliger und eines guten Lebens beflissener erscheint in seinen äußerlichen Werken. Es wäre meines Bedünkens eine nötige Ordnung, besonders zu unseren fährlichen Zeiten, dass Stifter und Klöster wiederum würden auf die Weise verordnet, wie sie waren im Anfang bei den Aposteln und eine lange Zeit hernach, da sie alle einem jeden die Freiheit ließen, drinnen zu bleiben, solange es ihnen gelüstete. Denn was sind Stifter und Klöster anderes gewesen denn christliche Schulen, darinnen man lehrte Schrift und Zucht nach christlicher Weise und Leute auferzog zu regieren und zu predigen. Wie wir lesen, dass Agnes in die Schule ging und noch sehen in etlichen Frauenklöstern wie zu Quedlinburg und dergleichen. Fürwahr, es sollten alle Stifter und Klöster auch so frei sein, dass sie Gott mit freiem Willen und nicht mit gezwungenen Diensten dienten. Aber danach hat man es mit Gelübden festgemacht und ein ewig Gefängnis daraus gemacht, dass auch dieselben mehr denn die Taufgelübde werden angesehen. Was aber für Frucht daraus gekommen ist, sehen, hören, lesen und erfahren wir täglich mehr und mehr. Ich acht wohl, solcher mein Ratschlag werde als der allertörigste angesehen. Danach frag ich jetzt nicht. Ich rat, was mich gut dünkt, verwerfe, wer es will. Ich seh wohl, wie die Gelübde werden gehalten, sonderlich der Keuschheit, die so verbreitet durch solche Klöster wird und doch von Christo nicht geboten ist, sondern sehr wenigen gegeben wird, wie er selbst und Paulus sagt. Ich wollte gern jedermann geholfen sehen und nicht fangen lassen christliche Seelen durch menschliche eigene erfundene Weise und Gesetze. Wir sehen auch, wie die Priesterschaft gefallen und mancher arme Pfaff mit Weib und Kind überladen sein Gewissen beschweret, da doch niemand zutut, ihnen zu helfen, obwohl ihnen sehr gut zu helfen wäre. Lässt Papst und Bischof hier gehen, was da geht, verderben, was da verdirbt, so will ich erretten mein Gewissen und das Maul frei auftun. Es verdrieße Papst, Bischöfe oder wen es will, und sage also, dass nach Christus und der Apostel einsetzen eine jegliche Stadt einen Pfarrer oder Bischof soll haben, wie klärlich Paulus schreibt in Titus Kapitel 1, und derselben Pfarrer nicht soll gedrungen sein, ohne ein ehrlich Weib zu leben, sondern möge eins haben, wie Paulus schreibt im 1. Timotheus Kapitel 3 und Titus Kapitel 1 und spricht. Es soll ein Bischof sein, ein Mann, der unsträflich sei und nur eines ehrlichen Weibes Gemahl, welches Kinder gehorsam und züchtig sind. Denn ein Bischof und Pfarrer ist ein Ding bei Paulus, wie das auch Hieronymus bewehret. Aber die Bischöfe, die jetzt sind, von denen weiß die Schrift nichts, sondern sie sind von christlicher Gemeindeordnung gesetzt, dass einer über viel Pfarrer regiere. Also lernen wir aus dem Apostel klärlich, dass es in der Christenheit sollte also zugehen, dass eine jegliche Stadt aus der Gemeinde einen gelehrten frommen Bürger erwählte, demselben das Pfarreramt befühle und ihn von der Gemeinde ernährte, ihm freie Willkür ließe, ehelich zu werden oder nicht, der neben sich mehrere Priester oder Diakonen hätte, auch ehelich oder wie sie wollten, die den Haufen und Gemeindehöfen regieren mit Predigen und Sakramenten, wie es denn noch geblieben ist in der griechischen Kirche. Da sind nun hernachmals, da so viel Verfolgung und Streit war wider die Ketzer, viel heilige Väter gewesen, die freiwillig auf den ehelichen Stand verzichtet haben, auf dass sie desto besser studierten und bereit wären auf alle Stunden zum Tod und zum Streit. Da ist nun der römische Stuhl aus eigenem Frevel dreingefallen und hat ein allgemeines Gebot daraus gemacht, verboten dem Priesterstand ehelich zu sein. Das hat ihn der Teufel geheißen, wie Paulus im 1. Timotheus Kapitel 4 verkündigt. Es werden kommen Lehrer, die Teufelslehre bringen und verbieten, ehelich zu werden. Dadurch ist leider so viel Jammer entstanden, dass es nicht zu erzählen ist, und man hat dadurch Ursache gegeben, der griechischen Kirche sich abzusondern und unendliche Zwietracht, Sünde, Schande und Ärgernis gemehrt, wie denn alles tut, was der Teufel anfängt und treibt. Was wollen wir nun hier tun? Ich rat, man gebe es wieder frei und lasse einem jeglichen seine freie Willkür, ehelich oder nicht ehelich zu werden. Aber da müsste ein gar viel an der Regiment und Ordnung der Güter geschehen und das ganze geistliche Recht zu Boden gehen und nicht viel Lehen gen Rom kommen. Ich besorg, der Geiz sei eine Ursache gewesen der elenden und keuschen Keuschheit, daraus dann gefolget ist, dass jedermann hat wollen Pfaff werden und jedermann sein Kind daraufhin studieren lassen, nicht der Meinung keusch zu leben, was wohl ohne Pfaffenstand geschehen könnte, sondern sich mit zeitlicher Nahrung ohne Arbeit und Mühe zu ernähren, wieder das Gebot Gottes im 1. Mose Kapitel 3. Du sollst dein Brot essen im Schweiß deines Angesichtes. Haben ihm eine Farbe angestrichen, als sollte ihre Arbeit sein Beten und Messe halten. Ich lass hier beiseite Papst, Bischöfe, Stiftspfaffen und Mönche, die Gott nicht eingesetzt hat. Haben sie sich selbst Bürden aufgelegt, so tragen sie sie auch. Ich will reden von dem Pfarrerstande, den Gott eingesetzt hat, der eine Gemeinde mit Predigen und Sakramenten regieren soll, bei ihnen wohnen und zeitlich haushalten. Denselben sollte durch ein christlich Konzil nachgelassen werden, die Freiheit, ehelich zu werden, zu vermeiden Fährlichkeit und Sünde. Denn dieweil sie Gott selbst nicht verbunden hat, so soll und mag sie niemand verbinden, ob er gleich ein Engel vom Himmel wäre, geschweige denn der Papst. Und was dagegen im geistlichen Recht gesetzt ist, sind lauter Fabeln und Geschwätz. Weiter rat ich, wer sich hinfortweihen lässt zur Pfarre oder auch sonst, dass er dem Bischof auf keinen Fall gelobe, Keuschheit zu halten, und halte ihm entgegen, dass er solch Gelübde zu fordern gar keine Gewalt hat und dass es eine teuflische Tyrannei ist, solches zu fordern. Ich will nicht raten, auch nicht wehren, dass die so noch nicht Weiber haben, ehelich werden oder ohne Weib bleiben. Ich überlasse das einer allgemeinen christlichen Ordnung und dem Verstande eines jeglichen Besseren. Aber dem elenden Haufen will ich meinen treuen Rat nicht bergen und ihren Trost nicht vorenthalten, die ja jetzt mit Weib und Kind hineingeraten in Schanden und schweren Gewissen sitzen, dass man sie eine Pfaffenhure, die Kinder Pfaffenkinder schilt. Mein Narrenrecht lässt mich das frei sagen. Man findet manchen frommen Pfarrer, dem sonst niemand keinen Tadel geben kann, denn dass er schwach ist und mit einem Weib zu Schanden geworden, welche doch beide also gesinnt sind ihres Herzens Grunde, dass sie gerne wollten immer beieinander bleiben in rechter ehelicher Treue, wenn sie das nur mit gutem Gewissen tun könnten, ob sie auch gleich die Schande müssen öffentlich tragen. Die zwei sind gewisslich vor Gott ehelich. Und hier sag ich, dass wo sie so gesinnt sind und also in Lebensgemeinschaft treten, dass sie nur ihr Gewissen frisch erretten, er sie nehme zum ehelichen Weib, sie behalte und sonst redlich mit ihr lebe wie ein ehelicher Mann, unangesehen, ob das der Papst will oder nicht will, es sei wieder geistlich oder fleischlich Gesetz. Es liegt mehr an deiner Seelenseligkeit, denn an den tyrannischen, eigengewaltigen, frevelischen Gesetzen, die zur Seligkeit nicht Not sind, noch von Gott geboten. und sollst ebenso tun als die Kinder Israel, die den Ägyptern ihren verdienten Lohn stahlen oder wie ein Knecht seinem böswilligen Herrn seinen verdienten Lohn stehle, also stiehl auch dem Papst dein ehelich Weib und Kind. Wer den Glauben hat, solches zu wagen, der folge mir nur frisch, ich will ihn nicht verführen. Hab ich nicht geweiht als ein Papst, so hab ich doch geweiht als ein Christ meinem Nächsten zu helfen und zu raten von seinen Sünden und Fährlichkeiten. Und das nicht ohne Grund und Ursache. Erstens, es kann doch nicht ein jeglicher Pfarrer eines Weibes mangeln, nicht allein der Schwachheit, sondern vielmehr des Haushaltens halben. Soll er denn ein Weib halten und lässt ihm der Papst das zu, gestattet aber nicht, es zur Ehe zu haben? Was ist das anders getan, denn einen Mann und sein Weib beieinander allein lassen und doch verbieten, sie sollen nicht fallen? Ebenso als wollte man Stroh und Feuer zusammenlegen und verbieten, es solle weder rauchen noch brennen. Zweitens, da der Papst solches nicht Macht hat zu gebieten, ebenso wenig als er Macht hat zu verbieten Essen, Trinken und den natürlichen Ausgang oder fett werden, drum ist es niemand schuldig zu halten, aber der Papst ist schuldig aller Sünde, die da wieder geschehen, aller Seelen, die dadurch verloren sind, aller Gewissen, die dadurch verwirret und gemartert sind, dass er wohl längst würdig wäre, dass man ihn aus der Welt vertrieben hätte, der so viel elende Seelen mit dem teuflischen Strick erwürget hat. Wiewohl ich hoffe, dass vielen Gott bei ihrem Ende gnädiger sei gewesen, denn der Papst bei ihrem Leben. Es ist noch nie Gutes und wird nimmermehr aus dem Papsttum und seinen Gesetzen kommen. Drittens, ob schon des Papstes Gesetz da wieder ist. So doch ein ehelicher Stand wird angefangen wieder des Papstes Gesetz, ist schon sein Gesetz aus und gilt nicht mehr. Denn Gottes Gebot, der da gebeut, dass Mann und Weib niemand scheiden soll, geht weit über des Papstes Gesetz, und Gottes Gebot darf nicht um des päpstlichen Gebotes willen zerrissen werden und zurückstehen. Wiewohl viel tolle Juristen mit dem Papst haben Ehehindernisse erfunden und dadurch verhindert, zerteilet, verwirret den ehelichen Stand, so dass Gottes Gebot darob ganz untergegangen ist. Was soll ich viel sagen? Sind doch in dem ganzen geistlichen Papstgesetz nicht zwei Zeilen, die einen frommen Christen möchten unterweisen, und leider so viel irrige und gefährliche Gesetze, dass nichts besser wäre, als man machte einen Feuerbrand daraus. Sprichst du aber, das sei ärgerlich, und der Papst müsse zuvor drinnen Dispens geben, sag ich, was Ärgernis drinnen ist, das sei des römischen Stuhls Schuld, der solch Gesetz ohne Recht und wider Gott gesetzt hat. Vor Gott und der Heiligen Schrift ist es kein Ärgernis. Auch wo der Papst kann dispensieren ums Geld in seinen geldsüchtigen tyrannischen Gesetzen, da kann auch ein jeglicher Christ um Gottes und der Seelenseligkeit willen eben in demselben dispensieren. Denn Christus hat uns frei gemacht von allen Menschengesetzen, zumal wo sie wieder Gott und der Seelenseligkeit sind, wie es in Galater Kapitel 5 und im 1. Korinther Kapitel 9 Paulus lehrt. 15. Dass ich auch der armen Klöster nicht vergesse. Es hat der böse Geist, der nun alle Stände durch Menschengesetze verwirret und unerträglich gemacht hat, auch etliche Äbte, Äbtissinnen und Prälaten besessen, dass sie ihren Brüdern und Schwestern also vorstehen, dass sie nur bald zur Hölle fahren und ein Elendwesen auch hier führen, wie denn tun alle Teufelsmärterer. Nämlich, sie haben sich vorbehalten in der Beichte alle oder je etliche Todsünden, die da heimlich sind, dass die kein Bruder dem anderen soll auflösen, bei Bann und Gehorsam. Nun findet man an allen Orten nicht allezeit Engel, sondern auch Fleisch und Blut, die eher alle Banne und Reuen leiden, ehe sie den Prälaten und bestimmten Beichtigern ihre heimlichen Sünden wollen beichten, gehen darauf zum Sakrament mit solchen Gewissen, wodurch sie denn der Ordensangehörigkeit verlustig gehen und des Jammers viel mehr. O blinde Hürden, o tolle Prälaten, o reißende Wölfe! Hier sag ich, Wenn die Sünde öffentlich ist oder bekannt, so ist es billig, dass der Prälat allein sie strafe und dieselben allein und keine andere mag er sich vorbehalten und ausnehmen. Über die Heimlichen hat er keine Gewalt, wenn es gleich die ärgsten Sünden wären, die man findet oder finden kann. Und wo der Prälat dieselben ausnimmt, so ist er ein Tyrann, hat dazu kein Recht, greift in Gottes Gericht. So rate ich denselben Kindern, Brüdern und Schwestern. Wollen die Obersten nicht erlauben, zu beichten die heimlichen Sünden, wem du willst, so nimm sie selber und klage sie deinem Bruder oder deiner Schwester, dem oder der du willst, lass dich absolvieren und trösten. Geh und tu darauf, was du willst und sollst. Glaub nur fest, dass du seist absolviert, so hat es nicht Not. Und über den Bann, Verlust der Ordenszugehörigkeit oder was sie mehr dreuen, lass dich nicht betrüben noch irre machen. Sie gelten nicht weiter denn auf die öffentlichen oder bekannten Sünden, so die jemand nicht wollte bekennen. Es trifft dich nichts. Was nimmst du dir vor, du blinder Prälat, durch dein Dreuen heimliche Sünde zu wehren? Lass fahren, was du nicht öffentlich erhalten kannst, dass Gottes Gericht und Gnade auch zu schaffen habe mit den deinen. Er hat dir sie nicht sogar in deiner Hand befohlen, dass er sie ganz aus seiner gelassen habe. Ja, du hast das geringere Teil unter dir. Lass deine Statuten Statuten sein und heb sie nicht in den Himmel, in Gottes Gericht. 16. Es wäre auch Not, dass die Jahrestage, Begängnisse, Seelenmessen ganz abgetan oder je verringert würden. Darum, dass wir öffentlich sehen vor Augen, dass nicht mehr denn ein Spott daraus geworden ist, womit Gott höchstlich erzürnt wird und sie nur auf Geld, Fressen und Saufen gerichtet sind. Was sollte Gott für einen Gefallen darin haben, wenn die elenden Vigilien und Messen so jämmerlich geschlappert werden, weder gelesen noch gebetet, und ob sie schon gebetet würden, doch nicht um Gottes Willen aus freier Liebe, sondern um Geldes Willen und verpflichteter Schuld vollbracht werden. Nun ist es doch nicht möglich, dass Gott ein Werk gefalle oder etwas bei ihm erlange, das nicht in freier Liebe geschieht. So ist es je christlich, dass wir alles abtun oder je weniger machen, was wir sehen zum Missbrauch werden und was Gott mehr erzürnt denn versöhnt. Es wäre mir lieber, ja Gott angenehmer und viel besser, dass ein Stift, Kirche oder Kloster all ihre jährlichen Messen und Vigilien auf einen Haufen nehmen und hielten einen Tag eine rechte Vigilie und Messe mit herzlichem Ernst, Andacht und Glauben für alle ihre Wohltäter, denn dass sie ihrer tausend und tausend alle Jahr einem jeglichen eine besondere hielten ohne solche Andacht und Glauben. O liebe Christen, es liegt Gott nicht an viel, sondern an Wohlbeten. Ja, er verdammt die langen und vielen Gebete in Matthäus Kapitel 6 und sagt, sie werden nur mehr Pein damit verdienen. Aber der Geiz, der Gott nicht kann trauen, richtet solch Wesen an, hat Sorge, er müsste Hungers sterben. 17. Man müsste auch abtun etliche Pönen oder Strafen des geistlichen Rechts, sonderlich das Interdikt, welches ohne allen Zweifel der böse Geist erdacht hat. Ist das nicht ein teuflisch Werk, dass man eine Sünde bessern will mit vielen und größeren Sünden? Es ist doch größere Sünde, dass man Gottes Wort und Dienst zum Schweigen bringt oder niederlegt, als wenn einer 20 Päpste hätte erwürgt auf einmal, geschweige denn einen Priester oder geistlich gut behalten. Das ist auch der zarten Tugenden eine, die im geistlichen Recht gelehret werden. Denn das geistliche Recht heißt auch darum geistlich, dass es kommt von dem Geist, nicht von dem Heiligen Geist, sondern von dem bösen Geist. Den Bann müsste man nicht eher gebrauchen, denn wo die Schrift weiset, ihn zu brauchen. Das ist, wieder die, welche da nicht recht glauben oder in öffentlichen Sünden leben, nicht ums zeitliche Gut. Aber nun ist es umgekehrt. Jedermann glaubt und lebt, wie er will, eben die am meisten, die andere Leute schinden und schänden mit Bannen. Und alle Banne sind jetzt nur ums zeitliche Gut ganghaft, welches wir auch niemand denn dem Heiligen Geistlichen Unrecht zu danken haben. 18. Dass man alle Heiligenfeste abtäte und allein den Sonntag behielte. Wollte man aber je unserer Frauen und der großen Heiligen Feste halten, dass sie alle auf den Sonntag würden verlegt oder nur des Morgens zur Messe gehalten und dass man danach ließe den ganzen Tag Werktag sein? Ursache: Da jetzt der Missbrauch mit Saufen, Spielen, Müßiggang und allerlei Sünde geht, so erzürnen wir mehr Gott auf die heiligen Tage, denn auf die anderen. Und es ist ganz umgekehret, dass heilige Tage nicht heilig, Werkeltage heilig sind und Gott und seinen Heiligen nicht allein kein Dienst, sondern große Unehre geschieht mit den vielen heiligen Tagen. Wie wohl etliche tolle Prälaten meinen, wenn einer Ottilien, Barbarin und ein jeglicher nach seiner blinden Andacht ein Fest macht, habe er gar ein gut Werk getan, so er doch etwas viel Besseres täte, wenn er zu Ehren eines Heiligen aus einem heiligen Tag ein Werkeltag machte. Dazu nimmt der gemeine Mann zwei liebliche Schäden über diesen geistlichen Schaden, nämlich dass er an seiner Arbeit versäumt wird, dazu auch mehr verzehret denn sonst, ja auch seinen Leib schwächt und ungeschickt macht, wie wir das täglich sehen und doch niemand zu bessern gedenkt. Und hier sollte man nicht danach fragen, ob der Papst die Feste eingesetzt hat oder ob man eine Dispensation und Erlaubnis erst haben müsste. Was wider Gott ist und den Menschen schädlich an Leib und Seele, hat nicht allein eine jegliche Gemeinde, Rat oder Obrigkeit geweiht abzutun und zu wehren, ohne Wissen und Willen des Papstes oder Bischofs, ja sie ist auch schuldig, bei ihrer Seelenseligkeit dasselbe zu wehren, ob es gleich Papst und Bischof nicht wollten, die doch die Ersten sollten sein, solches zu wehren. Und vor allem sollte man die Kirchenweihen ganz austilgen, sintemal sie nichts anderes geworden sind denn rechte Tabernen, Jahrmärkte und Spielhöfe, nur zur Mehrung von Gottes Unehre und der Seelenunseligkeit. Es hilft nicht, dass man will den Mund voll nehmen, es habe einen guten Anfang und sei ein gut Werk. Hob doch Gott sein eigen Gesetz auf, das er vom Himmel herabgegeben hatte, da es in einen Missbrauch verkehret ward, und kehret noch täglich um, was er gesetzt, zerbricht, was er gemacht hat, um derselben verkehrten Missbrauchs willen, wie im 18. Psalm steht, von ihm geschrieben. Du verkehrest dich mit den Verkehrten. 19. Dass die Grade oder Glieder würden geändert, in welchen der eheliche Stand wird verboten, als da sind Gevatterschaften der vierte und dritte Grad. Dass wo der Papst zu Rom darin kann dispensieren ums Geld und schändlichen Verkauf, dass auch darin möge ein jeglicher Pfarrer dispensieren umsonst und um der Seelenseligkeit willen. Dahin gehört auch, dass die Fasten würden freigelassen jedermann und allerlei Speise freigemacht, wie das Evangelium gestattet. Denn sie selbst zu Rom spotten der Fasten, lassen uns draußen Öl fressen, mit welchem sie nicht ihre Schuhe ließen schmieren, verkaufen uns danach Freiheit, Butter und allerlei zu essen, so der heilige Apostel sagt, dass wir zu dem allen von vornherein Freiheit haben aus dem Evangelium. Aber sie haben mit ihrem geistlichen Recht uns gefangen und gestohlen, auf dass wir es mit Geld wieder kaufen müssen, haben damit so blöde, schüchterne Gewissen gemacht, dass nicht gut mehr von derselben Freiheit zu predigen ist, darum, dass das gemeine Volk so sehr daran Anstoß nimmt, dass es Butteressen für größere Sünde hält denn Lügen, Schwören oder auch Unkeuschheit treiben. Es ist doch Menschenwerk, was Menschen gesetzt haben, man lege es, wo man hin will, und entsteht nimmer nichts Gutes draus. 20. Dass die wilden Kapellen und Feldkirchen würden zerstört, als da sind diejenigen da die neuen Wallfahrten hingehen, Wilsnack, Sternberg, Trier, das Grimmental und jetzt Regensburg und der Anzahl viel mehr. O, wie schwere, elende Rechenschaft werden die Bischöfe geben müssen, die solchen Teufelsspuk zulassen und Vorteil davon empfangen. Sie sollten die Ersten sein, dasselbe zu wehren. so meinten sie, es sei ein göttlich heilig Ding, sehe nicht, dass der Teufel solches treibt, den Geiz zu stärken, falschen erdichteten Glauben aufzurichten, Pfarrkirchen zu schwächen, Tabernen und Hurerei zu mehren, unnütz Geld und Arbeit zu verlieren und nur das arme Volk an der Nase herumzuführen. Hätten sie die Schrift so wohl gelesen, als das verdammte geistliche Gesetz, sie wüssten den Sachen wohl abzuhelfen. Es hilft auch nicht, dass Wunderzeichen da geschehen. Denn der böse Geist kann auch Wunder tun, wie uns Christus verkündigt hat in Matthäus Kapitel 24. Wenn sie ernst machten und verböten solch Wesen, die Wunder sollten bald aufhören. Oder wäre es von Gott, es würde sich nicht hindern lassen durch ihr Verbieten. Und wenn kein ander Zeichen wäre, dass solches nicht von Gott sei, so wäre schon das genug, dass die Menschen toben ohne Vernunft, in Haufen wie das Vieh laufen, welches unmöglich aus Gott ist. So hat auch Gott nichts davon geboten. Es ist kein Gehorsam, kein Verdienst da. Drum sollte man frisch dreingreifen und dem Volk wehren. Denn was nicht geboten ist und mehr sich treibt denn Gottes Gebot, das ist gewisslich der Teufel selbst. Auch geschieht so den Pfarrkirchen Nachteil damit, dass sie weniger geehrt werden. Summa summarum. Es sind Zeichen eines großen Unglaubens im Volk. Denn wo sie recht glaubten, hätten sie alle Dinge in ihren eigenen Kirchen, da ihnen geboten ist, hinzugehen. Aber was soll ich sagen? Ein jeglicher gedenkt nur, wie er eine solche Wallfahrt in seinem Kreis aufrichte und erhalte, gar nicht sorgend, wie das Volk recht glaube und lebe. Die Regenten sind wie das Volk, ein Blinder führt den anderen. Ja, wo die Wallfahrten nicht wollen angehen, hebt man an, die Heiligen zu erheben, nicht den Heiligen zu ehren, die wohl ohne ihre Erhebung geehrt würden, sondern um Gelaufe und ein Geldbringen aufzurichten. Da hilft nun Papst und Bischof zu, hier regnet es Ablass, dafür hat man dann Geld genug. Aber was Gott geboten hat, da ist niemand sorgfältig, da läuft niemand nach, dazu hat niemand Geld. Ach, dass wir so blind sind und dem Teufel in seinem Spuk nicht allein seinen Mutwillen lassen, sondern auch stärken und mehren. Ich wollte, man ließe die lieben Heiligen in Frieden und das arme Volk unverführt. Welcher Geist hat dem Papst Gewalt gegeben, die Heiligen zu erheben? Wer sagt ihm, ob sie heilig oder nicht heilig sind? Sind sonst nicht Sünden genug auf Erden? Man muss auch noch Gott versuchen, ihm in sein Urteil zu fallen und die lieben Heiligen zu Lockvögeln für Geldgewinnen aufzustutzen. Drum rate ich, man lasse sich die Heiligen selbst erheben. Ja, Gott allein sollte sie erheben. Und jeglicher bleibe in seiner Pfarre, da er mehr findet denn in allen Wallkirchen, wenn sie gleich alle eine Wallkirche wären. Hier findet man Taufe, Sakrament, Predigt und deinen Nächsten, welches größere Dinge sind denn alle Heiligen im Himmel, denn sie alle sind durchs Wort Gottes und Sakrament geheiligt worden. Denn es ist offenbar, dass durch Heiligenerhebung nicht Gottes Ehre noch der Christenbesserung, sondern Geld und Ruhm gesucht wird, dass eine Kirche will etwas Besonderes vor der anderen sein und haben und es ihr leid wäre, dass eine andere desgleichen hätte und ihr Vorzug Gemeingut wäre. So ganz hat man geistliche Güter zu Missbrauch und gewinnzeitlicher Güter verordnet in dieser ärgsten letzten Zeit, dass alles, was Gott selber ist, muss dem Geiz dienen. Auch so dient solcher Vorteil nur zur Entzweiung, Sekten und Hofart, dass eine Kirche der anderen ungleich sich untereinander verachten und erheben, so doch alle göttlichen Güter allen gemeinsam und gleich nur zur Einigkeit dienen sollen. Dazu hat der Papst freilich Lust, dem leid wäre, dass alle Christen gleich und eins wären. Hier gehört her, das man abtun sollte oder verachten oder je allgemein machen aller Kirchenfreiheit, Bullen und was der Papst verkauft zu Rom auf seinem Schindanger. Denn wenn er Wittenberg, Halle, Venedig und vor allem seinem Rom Anspruch auf Pfründen, Privilegien, Ablässe, Gnaden, Vorteile, Vollmachten verkauft oder gibt, warum gibt er es nicht allen Kirchen ins Gemein? Ist er nicht schuldig, allen Christen zu tun, umsonst und um Gottes Willen alles, was er vermag, ja auch sein Blut für sie zu vergießen? So sag mir, warum gibt oder verkauft er dieser Kirche und der anderen nicht? Oder muss das verfluchte Geld in seiner Heiligkeit Augen so einen großen Unterschied machen unter den Christen, die alle gleiche Taufe, Wort, Glauben, Christum, Gott und alle Dinge haben? Will man uns denn aller Dinge mit sehenden Augen blind machen und mit reiner Vernunft töricht machen, dass wir solchen Geiz, Büberei und Spiegelfechten sollen anbeten? Er ist ein Hirte, ja, wo du Geld hast und nicht weiter. Und dennoch schämen sie sich nicht, solche Büberei mit ihren Bullen hin und her auszuführen. Es ist ihnen nur, um das verfluchte Geld zu tun und sonst um nichts mehr. So rate ich das. So solch Narrenwerk wird nicht abgetan, dass ein jeglicher frommer Christenmensch seine Augen auftue und lasse sich mit den römischen Bullen, Siegeln und der Gleisnerei nicht irren, bleibe daheim in seiner Kirche und lasse sich seine Taufe, Evangelium, Glauben, Christum und Gott, der an allen Orten gleich ist, das Beste sein und dem Papst bleiben einen blinden Führer der Blinden. Es kann dir weder Engel noch Papst so viel geben, als dir Gott in deiner Pfarre gibt. Ja, der Papst verführt dich von den göttlichen Gaben, die du umsonst hast, auf seine Gaben, die du kaufen musst, und gibt dir in seinen wachs- und bleigesiegelten Pergamenten Blei statt Gold, Fell statt Fleisch, Schnur statt des Beutels, Wachs statt Honig, Worte statt Gut, Buchstaben statt des Geistes, wie du vor Augen siehst und willst dennoch nicht merken. Sollst du auf seinem Pergament und Wachs gen Himmel fahren, so wird dir der Wagen gar bald zerbrechen und du in die Hölle fallen, nicht in Gottes Namen. Lass dir's nur eine gewisse Regel sein. Was du vom Papst kaufen musst, das ist nicht gut, noch von Gott. Denn was aus Gott ist, das wird nicht allein umsonst gegeben, sondern alle Welt wird darum gestraft und verdammt, dass sie es nicht hat wollen umsonst aufnehmen, als da ist das Evangelium und göttliche Werke. Solche Verführerei haben wir verdient um Gott, weil wir sein heiliges Wort, der Taufe Gnade, verachtet haben, wie Paulus sagt. Gott wird senden eine kräftige Irrung all denen, die die Wahrheit nicht haben aufgenommen zu ihrer Seligkeit, auf dass sie glauben und folgen der Lüge und Büberei, wie sie würdig sind. 21. Es ist wohl der größten Nöte eine, dass alle Bettelei abgetan würde in aller Christenheit. Es sollte je niemand unter den Christen betteln gehen. Es wäre auch eine leichte Ordnung darüber zu machen, wenn wir den Mut und Ernst dazu hätten, nämlich, dass eine jegliche Stadt selbst ihre armen Leute versorgte und keinen fremden Bettler zuließe, sie hießen, wie sie wollten, es wären Wallbrüder oder Bettelorden. Es könnte je eine jegliche Stadt die ihren ernähren. Und wenn sie zu klein wäre, so sollte man auf den umliegenden Dörfern auch das Volk ermahnen, dazuzugeben. Müssen sie doch sonst so viel Landläufer und böses Gesindel unter des Bettelns Namen ernähren. So könnte man auch wissen, welche wahrhaftig arm wären oder nicht. So müsste da sein ein Verweser oder Vormund, der alle die Armen kenne und was ihnen Not wäre, dem Rat oder Pfarrer ansagte oder wie das aufs Beste möchte verordnet werden. Es geschehen meines Erachtens bei nichts so viel Bübereien und Trügereien als beim Betteln, die da alle leicht wären zu vertreiben. Auch geschieht so dem gemeinen Volk wehe durch so freies gemeines Betteln. Ich habe es überschlagen. Die 5 oder 6 Bettelorden kommen des Jahres an einen und denselben Ort, ein jeglicher mehr denn 6 oder 7 Mal. dazu die gemeinen Bettler, Botschaften und Wallbrüder, so dass sich die Rechnung gefunden hat, wie eine Stadt bei 60-mal in einem Jahr gebrandschatzt wird, ohne was der weltlichen Obrigkeit an Gebühren, Aufsätzen oder Schatzungen gegeben wird, und was der römische Stuhl mit seiner Ware raubt und sie unnützlich verzehren, dass mir's der größten Gotteswunder eines ist, wie wir trotzdem bestehen können und ernährt werden. Was aber etliche meinen, es würden auf die Weise die Armen nicht wohl versorgt und nicht so große steinerne Häuser und Klöster gebaut, auch nicht so reichlich. Das glaube ich sehr wohl. Ist es doch auch nicht Not? Wer arm sein will, sollte nicht reich sein. Will er aber reich sein, so greife er mit der Hand an den Pflug und suche es sich selbst aus der Erde. Es ist genug, dass die Armen ziemlich versorgt sind, so dass sie nicht Hungers sterben noch erfrieren. Es passt sich nicht, dass einer auf des anderen Arbeit hin müßig gehe, reich sei und wohl lebe bei eines anderen übel leben, wie jetzt der verkehrte Missbrauch geht. Denn Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Es ist niemanden von der anderen Güter zu leben von Gott verordnet, denn allein den predigenden und regierenden Priestern, wie Paulus im 1. Korinther Kapitel 9 sagt, um ihrer geistlichen Arbeit willen, wie auch Christus sagt zu den Aposteln, ein jeglicher Wirker ist würdig seines Lohnes. 22. Es ist auch zu besorgen, dass die vielen Messen, die auf Stifter und Klöster gestiftet sind, nicht allein wenig Nutz sind, sondern großen Zorn Gottes erwecken. Derhalben es nützlich wäre, derselben nicht mehr zu stiften, sondern der Gestifteten viele abzutun, sintemal man sieht, wie sie nur als Opfer und gute Werke gehalten werden, so sie doch Sakramente sind, gleich wie die Taufe und Buße, welche nicht für andere, sondern allein dem, der sie empfängt, nütz sind. Aber nun ist es eingerissen, dass Messen für Lebendige und Tote gehalten und alle Dinge darauf gegründet werden, darum ihrer auch so viele gestiftet werden und ein solch Wesen daraus geworden ist, wie wir sehen. Doch dies ist vielleicht noch ein zu frisches und ungehörtes Ding, sonderlich denen, die fürchten, es werde durch solcher Messen aufhören, ihnen ihr Handwerk und Nahrung genommen. Darum muss ich weiter davon zu sagen mir aufsparen, bis das wieder aufkomme rechtes Verständnis, was und wozu die Messe gut sei. Es ist leider nun viele Jahre lang ein Handwerk zeitlicher Nahrung daraus geworden, so dass ich hinfort möchte raten, eher ein Hirte oder sonst ein Arbeitsmann als ein Priester oder Mönch zu werden, er wisse denn vorher wohl, was Messe halten sei. Ich rede aber hiermit nicht von den alten Stiftern und Domkollegien, welche ohne Zweifel darauf gestiftet sind, dass die Weihe nicht ein jeglich Kind vom Adel, Erbbesitzer und Regierer sein soll nach deutscher Nation Sitten, solche in denselben Stiftern möchten versorgt werden und all da gottfrei dienen, studieren und gelehrte Leute werden und machen. Ich rede von den neuen Stiftern, die nur zum Gebet und Messhalten gestiftet sind, durch welcher Exempel auch die Alten mit gleichem Gebet und Messen beschweret werden derart, dass dieselben nichts oder gar wenig Nutz sind. Wiewohl auch das von Gottes Gnaden kommt, dass sie zuletzt, wie sie würdig sind, auf die Hefe kommen, das ist auf der Choralsänger und Orgelgeschrei und Faulekeit Messe, damit nur die zeitlichen gestifteten Zinse erlangt und verzehrt werden. Ach, solche Dinge sollten Papst, Bischöfe, Doktoren besehen und beschreiben. So aber sind sie es, die es am meisten treiben, lassen's immer einhergehen, wenn es nur Geld bringt. Es führt immer ein Blinder den anderen. Das macht der Geiz und das geistliche Recht. Es müsste aber auch nicht mehr sein, dass eine Person mehr denn eine Domherrnstelle und Fründe hätte und sich an mäßigem Stande genügen ließe, dass neben ihm auch ein anderer etwas haben möchte, auf das deren Entschuldigung aufhöre, die da sagen, sie müssen zu ihres redlichen Standeserhaltung mehr denn eine haben. Man möchte redlichen Stand so groß messen, dass ein ganzes Land nicht genug wäre zu seiner Erhaltung. so läuft der Geiz und heimlicher Unglaube zu Gott gar sicher daneben her, dass das oft wird als Not des redlichen Standes angesehen, was lauter Geiz und Unglaube ist. 23. Die Bruderschaften, ferner Ablässe, Ablassbriefe, Butterbriefe, Messbriefe, Dispensationen und was dem gleich ist, nur alles ersäuft und umgebracht. Da ist nichts Gutes. Kann der Papst dich dispensieren im Butteressen, Messe hören, so soll er's den Pfarrer auch können lassen, dem er's nicht Macht hat zu nehmen. Ich rede auch von den Bruderschaften, darin man Ablass, Messen und gute Werke austeilt. Lieber du hast in der Taufe eine Bruderschaft mit Christo, allen Engeln, Heiligen und Christen auf Erden angefangen. Halt dieselbe und tu ihr genug, so hast du genug Bruderschaften. Lass die anderen glänzen, wie sie wollen, so sind sie gleich wie die Zahlpfennige gegen die Gulden. Wo aber eine solche wäre, die Geld zusammengebe, arme Leute zu speisen oder sonst jemand zu helfen, die wäre gut und hätte ihren Ablass und Verdienst im Himmel. Aber jetzt sind Schmausereien und Saufereien daraus geworden. Vor allem sollte man verjagen aus deutschen Landen die päpstlichen Botschaften mit ihren Vollmachten, die sie uns um Großgeld verkaufen, was doch lauter Büberei ist. Als da sind, dass sie Geld nehmen und machen Unrecht gut Recht, lösen auf die Eide Gelübde und Bünde, zerreißen damit und lehren zerreißen Treu und Glauben, so man untereinander zugesagt. Sprechen, der Papst hat dazu geweiht. Das heißt sie der böse Geist reden, und so verkaufen sie uns dazu teuflische Lehre, nehmen Geld dafür, dass sie uns Sünden lehren und zur Hölle führen. Wenn keine andere böse Tücke wäre, die da bewährte, dass der Papst der rechte Antichrist sei, so wäre eben dieses Stück genugsam, das zu bewähren. Hörest du es, Papst? Nicht der Allerheiligste, sondern der Allersündigste. Dass Gott deinen Stuhl vom Himmel aufs Schierste zerstöre und in den Abgrund der Hölle senke. Wer hat dir geweiht gegeben, dich zu erheben über deinen Gott? Das zu brechen und zu lösen, das er geboten hat. Und die Christen, sonderlich die deutsche Nation, die als von edler Natur, als beständig und treu in allen Historien gelobt sind, zu lehren unbeständig, meineidig, Verräter, Bösewichte, treulos sein. Gott hat geboten, man soll Eid und Treue halten, auch den Feinden. Und du unterwindest dich, solches Gebot zu lösen, bestimmest in deinen ketzerischen, antichristlichen Dekretalen, du habest Macht darüber. Und durch deinen Hals und deine Feder lügt der böse Satan, wie er noch nie gelogen hat. Du zwingst und dringst die Schrift nach deinem Mutwillen. Ach Christus, mein Herr, sieh herab, lass hereinbrechen deinen jüngsten Tag und zerstöre des Teufels Nest zu Rom. Hier sitzt der Mensch, davon Paulus gesagt hat im 2. Thessaloniker Kapitel 2, der sich soll über dich erheben und in deiner Kirche sitzen, sich stellen als einen Gott, der Mensch der Sünde und der Sohn der Verdammnis. Was ist päpstliche Gewalt anderes, denn nur Sünde und Bosheit lehren und mehren, nur Seelen zur Verdammnis führen unter deinem Namen und Schein? Die Kinder Israels mussten vor Zeiten den Eid halten, den sie den Gibeonitern, ihren Feinden, unbewusst und betrogen getan hatten, wie es in Josua Kapitel 9 steht. Und der König Zedekia musste jämmerlich mit allem Volk verloren werden, darum, dass er den König zu Babylonien seinen Eid brach, wie es im 2. Könige Kapitel 25 steht. Und bei uns vor 100 Jahren ward der seine König zu Polen und Ungarn Wladislaus der V. leider mit so viel seinem Volk erschlagen vom Türken, darum, dass durch päpstliche Botschaft und Kardinal er sich ließ verführen und den seligen nützlichen Vertrag und Eid, den er mit den Türken gemacht, zerriss. Der fromme Kaiser Sigismund hatte kein Glück mehr nach dem Konzil zu Kostnitz, darin er die Buben ließ das Geleit brechen, das dem Johann Huss und Hieronymus gegeben war, und daraus ist aller Jammer zwischen Böhmen und uns erfolget. Und zu unseren Zeiten hilft Gott. wie viel christliches Blut ist vergossen wegen des Eides und Bundes, den der Papst Julius zwischen dem Kaiser Maximilian und König Ludwig von Frankreich machte und wieder zerriss? Wie möchte ich's alles erzählen, was die Päpste haben für Jammer angerichtet mit solcher teuflischen Vermessenheit, Eide und Gelübde zwischen großen Herren zu zerreißen, woraus sie sich einen Spaß machen und dazu Geld nehmen? Ich hoffe, dass der jüngste Tag sei vor der Tür. Es kann und mag je nicht Ärger werden, denn es der römische Stuhl treibt. Gottes Gebot unterdrückt er, sein Gebot erhebt er darüber. Ist das nicht der Antichrist? So sage ein anderer, wer er sein möge. Doch davon ein andern Mal mehr und besser. 24. Es ist hohe Zeit, dass wir auch einmal ernstlich und mit Wahrheit der Böhmensache vornehmen, sie mit uns und uns mit ihnen zu vereinigen, damit einmal aufhören die greulichen Lästerungen, Hass und Neid auf beiden Seiten. Ich will meiner Torheit nach als der Erste mein Gutdünken vorlegen, mit Vorbehalt eines jeglichen besseren Verständnisses. Zum Ersten müssen wir wahrlich die Wahrheit bekennen und unser rechtfertigen lassen und müssen den Böhmen etwas zugeben. Nämlich, dass Johann Huss und Hieronymus von Prag zu Kostnitz wieder päpstlich, christlich, kaiserlich geleit und eid verbrannt sind, womit wieder Gottes Gebot gehandelt und den Böhmen zur Erbitterung alle Ursache gegeben ist. Und wiewohl sie hätten vollkommen sein sollen und solches schweres Unrecht und Gottes Ungehorsam von den Unsern sich gefallen lassen, so sind sie doch nicht verpflichtet gewesen, solches zu billigen und als recht getan zu bekennen. Ja, sie sollten noch heutiges Tages darob lassen Leib und Leben, ehe sie bekennen sollten, dass es recht sei, kaiserlich, päpstlich, christlich Geleit zu brechen und treulos dawider zu handeln. Darum ist zwar auch der Böhmen Ungeduld, mehr aber doch der Papst und die seinen Schuld an all dem Jammer, all dem Irrtum und Seelenverderben, das seit demselben Konzil erfolget ist. Ich will hier Johann Huss Artikel nicht richten noch seinen Irrtum verfechten, wiewohl mein Verstand noch nichts Irriges bei ihm gefunden hat und es fröhlich glauben mag, dass die kein gut Urteil gesprochen noch redlich verdammt haben, die durch ihren treulosen Handel christlich Geleit und Gottesgebot übertreten, die ohne Zweifel mehr vom bösen Geist denn vom Heiligen Geist besessen gewesen sind. Es wird niemand daran zweifeln, dass der Heilige Geist nicht wider Gottes Gebot handelt. Auch ist niemand so unwissend, dass Geleit und Treuebrechen wider Gottes Gebot sei, ob sie gleich dem Teufel selbst, geschweige einem Ketzer, wäre zugesagt. So ist auch offenbar, dass Johann Huss und den Böhmen solch Geleit ist zugesagt und nicht gehalten, sondern er darüber verbrannt. Ich will auch Johann Huss nicht zu einem Heiligen noch Märtyrer machen, wie etliche Böhmen tun. Ob ich gleich bekenne, dass ihm Unrecht geschehen und sein Buch und Lehre Unrecht verdammt ist. Denn Gottes Gerichte sind heimlich und erschrecklich, die niemand denn er selbst allein offenbaren und kundmachen soll. Das will ich nur sagen. Er sei ein Ketzer, wie böse er immer möchte sein, so hat man ihn doch mit Unrecht und wider Gott verbrannt, und soll die Böhme nicht dringen, solches zu billigen, oder wir kommen sonst nimmermehr zur Einigkeit. Es muss uns die offenkundige Wahrheit einig machen und nicht die Eigensinnigkeit. Es hilft nicht, dass sie zu der Zeit haben vorgewendet, dass einem Ketzer das Geleit nicht zu halten sei. Das ist eben so viel gesagt. Man solle Gottes Gebot nicht halten, auf das man Gottes Gebot halte. Es hat sie der Teufel toll und töricht gemacht, dass sie nicht haben gesehen, was sie geredet oder getan haben. Geleit halten hat Gott geboten. Das sollte man halten, obgleich die Welt sollte untergehen, geschweige denn ein Ketzer frei ausgehen. So sollte man die Ketzer, wie die alten Väter getan haben mit Schriften, nicht mit Feuer überwinden. Wenn es Kunst wäre, mit Feuer Ketzer zu überwinden, so wären die Henker die gelehrtesten Doktoren auf Erden, und wir brauchten nicht mehr zu studieren, sondern welcher den anderen mit Gewalt überwände, möchte ihn verbrennen. Zum anderen, dass Kaiser und Fürsten hineinschicken etliche fromme, verständige Bischöfe und Gelehrte, beileibe keinen Kardinal, noch päpstliche Botschaft, noch Ketzermeister, denn das Volk ist mehr denn zu viel ungelehrt in christlichen Sachen und sucht auch nicht der Seelen Heil, sondern wie des Papstes Heuchler alle tun seine eigene Gewalt, Nutzen und Ehre, sie sind auch die Häupter gewesen dieses Jammers zu Kostnitz. Dass dieselben Gesandten sollen erkunden bei den Böhmen, wie es um ihren Glauben stünde, ob es möglich wäre, alle ihre Sekten in eine zu bringen. Hier soll sich der Papst um der Seelen willen eine Zeit lang seiner Obrigkeit entäußern und nach dem Statut des allerchristlichsten Konzils von Nicea den Böhmen zulassen, einen Erzbischof zu Prag aus ihnen selbst zu wählen, welchen bestätige der Bischof zu Olmütz in Mähren oder der Bischof zu Gran in Ungarn oder der Bischof zu Gnesen in Polen oder der Bischof zu Magdeburg in Deutschland. Es ist genug, wenn er von dieser einem oder zweien bestätigt wird, wie zu den Zeiten Eprians geschah. Und der Papst hat solches keines zu wehren. Wehrt er es aber, so tut er als ein Wolf und Tyrann und soll ihm niemand folgen und seinen Bann mit einem Gegenbann zurücktreiben. Doch wenn man Petrus Stuhl zu Ehren solches tun will mit Wissen des Papstes, so lass ich das geschehen, sofern die Böhmen nicht einen Heller darum geben und sie der Papst nicht einhaarbreit verpflichte und unterwerfe mit Eiden und Verpflichtungen seiner Tyranneien, wie er allen anderen Bischöfen wider Gott und Recht tut. Will er sich nicht lassen genügen an der Ehre, dass sein Gewissen darum befragt wird, so lasse man ihn mit seinen Eiden, Rechten, Gesetzen und Tyranneien in guter Ruhe und lasse es genug sein an der Wahl, und das Blut aller Seelen, die in Fährlichkeit bleiben, über seinen Hals schreien. Denn niemand soll Unrecht bewilligen. Es ist für die Tyrannei genug, ihr die Ehre erboten zu haben. Wenn es je nicht anders mag sein, kann noch wohl des gemeinen Volks Erwählung und Bewilligung einer tyrannischen Bestätigung gleich gelten. Doch hoffe ich, es soll nicht Not haben. Es werden je zuletzt etliche Römer oder fromme Bischöfe und gelehrte päpstliche Tyrannei merken und wehren. Ich will auch nicht raten, dass man sie zwinge, das Sakrament in beiderlei Gestalt abzutun, dieweil dasselbe nicht unchristlich noch ketzerisch ist, sondern lasse sie bleiben, wenn sie wollen, in derselben Weise. Doch dass der neue Bischof darauf sehe, dass nicht Uneinigkeit um solche Weise sich erhebe, sondern sie gütlich unterweise, dass keines Irrtum sei. Gleichwie es nicht Zwietracht machen soll, dass die Priester anders sich kleiden und gebärden, denn die Laien. Desselben gleichen, wenn sie nicht wollen römische geistliche Gesetze aufnehmen, soll man sie auch nicht dringen, sondern zum ersten darauf achten, dass sie im Glauben und göttlicher Schrift recht wandeln. Denn christlicher Glaube und Stand kann wohl bestehen ohne des Papstes unerträgliche Gesetze. Ja, er kann nicht wohl bestehen, es seien denn der römischen Gesetze weniger oder keine. Wir sind in der Taufe frei geworden und allein göttlichen Worten untertan. Warum soll uns ein Mensch in seinen Worten gefangen nehmen, wie Paulus sagt: Ihr seid frei geworden, werdet je nicht Knechte der Menschen. Das ist derer, die mit Menschengesetzen regieren. Wenn ich wüsste, dass die Berkaden keinen anderen Irrtum hätten im Sakrament des Altars, denn dass sie glaubten, es sei wahrhaft Brot und Wein natürlich da, doch darunter wahrhaftig Fleisch und Blut Christi, wollte ich sie nicht verwerfen, sondern unter den Bischof zu Prag kommen lassen. Denn das ist nicht ein Artikel des Glaubens, dass Brot und Wein nicht wesentlich und natürlich sei im Sakrament, welches ein Wahn ist des Thomas und des Papstes, sondern das ist ein Artikel des Glaubens, dass in dem natürlichen Brot und Wein wahrhaftig natürlich Fleisch und Blut Christi sei. So sollte man dulden beider Seiten Wahn, bis dass sie eins würden, dieweil keine Fährlichkeit darin liegt, ob du glaubst, dass Brot da sei oder nicht. Denn wir müssen vielerlei Weise und Arten leiden, die ohne Schaden des Glaubens sind. Wo sie aber anders glaubten, wollte ich sie lieber draußen wissen, doch sie unterweisen in der Wahrheit. Was mehr an Irrtum und Zwiespältigkeit in Böhmen erfunden würde, sollte man dulden, bis der Erzbischof wieder eingesessen sei und mit der Zeit den Haufen wieder zusammenbrächte zu einer einträchtigen Lehre. Es will für wahr nicht mit Gewalt, noch mit Trotzen, noch mit Eilen wieder versammelt werden. Es muss Weile und Sanftmütigkeit hier sein. Musste doch Christus so lange mit seinen Jüngern umgehen und ihren Unglauben tragen, bis sie seiner Auferstehung glaubten. Wäre nur wieder ein ordentlicher Bischof und Regiment drinnen ohne römische Tyranneien, ich hoffte, es sollte schier besser werden. Die zeitlichen Güter, die der Kirche gewesen sind, sollten nicht aufs Strengste wiedergefordert werden. Sondern dieweil wir Christen sind und ein jeglicher dem anderen schuldig ist zu helfen, haben wir wohl die Macht, um der Einigkeit willen ihnen dieselben zu geben und zu lassen vor Gott und der Welt. Denn Christus sagt, wenn zwei miteinander eins sind auf Erden, da bin ich in ihrer Mitte. Wollte Gott, wir täten auf beiden Seiten dazu und reichten mit brüderlicher Demut einer dem anderen die Hand und steiften uns nicht auf unsere Gewalt oder Recht. Die Liebe ist mehr und nötiger denn das Papsttum zu Rom, welches ohne Liebe und Liebe ohne Papsttum sein mag. Ich will hiermit das meine dazu getan haben. Hindert es der Papst oder die Seinen, sie werden Rechenschaft darum geben, dass sie wieder die Liebe Gottes, mehr das ihre denn den Vorteil ihres Nächsten gesucht haben. Es sollte der Papst sein Papsttum, all sein Gut und Ehre verlieren wollen, wo er eine Seele damit erretten könnte. Nun aber ließe er eher die Welt untergehen, ehe er ein Haarbreit seiner vermessenen Gewalt ließe abbrechen und will dennoch der Heiligste sein. Hiermit bin ich entschuldigt. 25. Die Universitäten bedürfen wohl auch einer guten, starken Reformation. Ich muss es sagen, es verdrieße, wen es will. Ist doch alles, was das Papsttum hat eingesetzt und verordnet, nur darauf gerichtet, Sünde und Irrtum zu mehren. Was sind, wenn sie nicht anders denn bisher geordnet sind, die Universitäten sonst, als wie das Buch der Makkabäer sagt, Tummelplätze der Jünglinge und griechischen Ruhms, darin ein freies Leben geführt, wenig heilige Schrift und christlicher Glaube gelehrt wird und allein der blinde heidnische Meister Aristoteles regiert selbst mehr denn Christus. Hier wäre nun mein Rat, dass die Bücher des Aristoteles, Physik, Metaphysik, von der Seele, Ethik, welche bisher für die besten gehalten sind, ganz würden abgetan mit allen anderen, die von natürlichen Dingen sich rühmen, so doch nichts drin kann gelehret werden, weder von natürlichen noch geistlichen Dingen. Dazu hat seine Meinung niemand bisher verstanden, und mit unnützer Arbeit, Studieren und Kosten sind so viel edle Zeit und Seelen umsonst beladen gewesen. Ich darf es sagen, dass ein Töpfer mehr Einsicht hat von natürlichen Dingen, denn in den Büchern geschrieben steht. Es tut mir weh in meinem Herzen, dass der verdammte, hochmütige, schalkhafte Heide mit seinen falschen Worten so viel der besten Christen verführet und genarret hat. Gott hat uns also mit ihm geplagt um unserer Sünden willen. Daneben hätte man nun die Sprachen Lateinisch, Griechisch und Hebräisch, die mathematischen Disziplinen, Historien, welches ich befehle Verständigern und das ich selbst wohl geben würde, so man mit Ernst nach einer Reformation trachtete. Und fürwahr, viel ist daran gelegen, denn hier soll die christliche Jugend und unser edelstes Volk, darinnen die Christenheit bleibt, gelehret und vorbereitet werden. Darum achte ich, dass kein päpstlicheres noch kaiserlicheres Werk möchte geschehen, denn gute Reformation der Universitäten. Wiederum kein teuflischeres, ärgeres Wesen, denn unreformierte Universitäten. Die Ärzte lasse ich ihre Fakultäten reformieren. Die Juristen und Theologen nehme ich für mich und sage zum Ersten, dass es gut wäre, dass das geistliche Recht von dem ersten Buchstaben bis an den letzten würde zugrund ausgetilgt, sonderlich die Dekretalen. Es ist uns übergenug in der Bibel geschrieben, wie wir uns in allen Dingen halten sollen. Also hindert solches Studieren nur die Heilige Schrift, auch schmeckt das mehrere Teil nach Eitelgeiz und Hofart. Und ob schon viel Gutes darin wäre, sollte es dennoch billig untergehen, darum, dass der Papst wie Bonifaz der VIII. Gesagt, alle geistlichen Rechte in seines Herzens Schrein gefangen hat, so dass hinfort eitel unnütz Studieren und Betrug darin ist. Heut ist geistlich Recht nicht das, welches in den Büchern, sondern was in des Papstes und seiner Schmeichler Mutwillen steht. Hast du eine Sache im geistlichen Recht gegründet aufs Allerbeste, so hat der Papst darüber seinen Herzensschrein, danach muss sich lenken alles Recht und die ganze Welt. Nun regieret denselben Schrein vielmal ein Bube und der Teufel selbst, und er lässt sich preisen, der Heilige Geist regiere es. So geht man um mit dem armen Volk Christi, setzt ihm viele Rechte und hält keines, zwingt andere, sie zu halten oder mit Geld zu lösen. Dieweil denn der Papst und die Seinen selbst das ganze geistliche Recht aufgehoben, nicht achten und sich nur nach ihrem eigenen Mutwillen halten gegenüber aller Welt, sollen wir ihnen folgen und die Bücher auch verwerfen. Warum sollten wir vergebens darin studieren? Wir können ja doch nimmermehr des Papstes Mutwillen, welches nun geistliches Recht geworden ist, auslernen. Ei, so soll es gar dahin in Gottes Namen, das in Teufels Namen sich erhoben hat, und sei kein Doktor Dekretorum mehr auf Erden, sondern allein Doktoren des päpstlichen Schreins, das sind des Papstes Heuchler. Man sagt, dass kein feineres weltliches Regiment irgend sei denn bei dem Türken, der doch weder geistliches noch weltliches Recht hat, sondern allein seinen Koran. So müssen wir bekennen, dass kein schändlicheres Regiment ist denn bei uns durch geistliches und weltliches Recht, so dass kein Stand mehr geht natürlicher Vernunft, geschweige der heiligen Schrift gemäß. Das weltliche Recht, hilf Gott, wie ist das auch eine Wildnis geworden? Wiewohl es viel besser, künstlicher, redlicher ist denn das Geistliche, an welchem außer dem Namen nichts Gutes ist, so ist desselben doch auch viel zu viel geworden. Fürwahr, vernünftige Regenten neben der Heiligen Schrift wären ganz genug recht, wie Paulus im 1. Korinther Kapitel 6 sagt. Ist niemand unter euch, der da möge seines Nächsten Sache richten, dass ihr vor heidnischen Gerichten müsst hadern? Das dünkt mich ebenso, als wenn das Landrecht und Landsitten den kaiserlichen gemeinen Rechten werden vorgezogen und die kaiserlichen nur zur Not gebraucht. Und wollte Gott, dass wie ein jegliches Land seine eigene Art und Gaben hat, es also auch mit eigenen kurzen Rechten regiert würde, wie sie regiert sind gewesen, ehe solche Rechte sind erfunden und noch ohne sie viele Lande regiert werden. Die weitläufigen und ferngesuchten Rechte sind nur Beschwerung der Leute und mehr Hindernis denn Förderung der Sachen. Doch ich hoffe, es sei diese Sache schon von anderen besser bedacht und angesehen, als ich's vorbringen kann. Meine lieben Theologen haben sich der Mühe und Arbeit überhoben, lassen die Bibel wohl ruhen und lesen die Sentenzen des Petrus Lombardus. Nun aber, so die Sentenzen allein herrschen, findet man mehr heidnischen und menschlichen Dünkel denn heilige gewisse Lehre der Schrift bei den Theologen. Wie wollen wir denn nun tun? Ich weiß hier keinen anderen Rat, denn ein demütiges Gebet zu Gott, dass uns derselbe Doktoren der Theologie gebe. Doktoren der Kunst, der Arznei, der Rechte, der Sentenzen mögen der Papst, Kaiser und Universitäten machen. Aber sei nur gewiss, einen Doktor der Heiligen Schrift wird dir niemand machen, denn allein der Heilige Geist vom Himmel, wie Christus sagt in Johannes Kapitel 6. Sie müssen alle von Gott selber gelehrt sein. Nun fragt der Heilige Geist nicht nach roten, braunen Baretten oder was des Prangens ist, auch nicht, ob einer jung oder alt, Laie oder Pfaff, Mönch oder weltlich, Jungfrau oder verehelicht sei. Ja, er redete vor Zeiten durch eine Eselin wider den Propheten, der darauf ritt. Wollte Gott, wir wären sein würdig, dass uns solche Doktoren gegeben würden, gleichviel, ob sie Laien wären oder Priester, verehelicht oder Jungfrauen, wiewohl man nun den Heiligen Geist zwingen will in den Papst, Bischöfe und Doktoren, so doch kein Zeichen noch Schein ist, dass er bei ihnen sei. Die Bücher müsste man auch vermindern und die besten auswählen. Denn viele Bücher machen nicht gelehrt, viel lesen auch nicht, sondern gut Ding und das oft lesen, wie wenig es ist, das macht gelehrt in der Schrift und fromm dazu. Ja, es sollten aller heiligen Väter Schriften nur eine Zeit lang gelesen werden, um dadurch in die Schrift zu kommen. So aber lesen wir sie nur, dass wir darin bleiben und nimmer in die Schrift kommen, und sind damit denen gleich, die die Wegzeichen ansehen und den Weg dennoch nimmer wandeln. Die lieben Väter haben uns wollen in die Schrift hineinführen mit ihrem Schreiben, wir aber führen uns damit heraus, so doch allein die Schrift unser Weingarten ist, darin wir alle sollten uns üben und arbeiten. Vor allen Dingen sollte in den hohen und niederen Schulen die vornehmste und allgemeinste Lektion sein die Heilige Schrift und für die jungen Knaben das Evangelium. Und wollte Gott, eine jegliche Stadt hätte auch eine Mädchenschule, darin des Tages die Mägdlein eine Stunde das Evangelium hörten, es wäre auf Deutsch oder Lateinisch. Fürwahr, die Schulen, Mannes- und Frauenklöster, sind vor Zeiten daraufhin angelegt aus gar löblicher christlicher Meinung, wie wir lesen von Agnes und Mehrheiligen. Da wurden heilige Jungfrauen und Märtyrer, und es stand ganz wohl in der Christenheit. Aber nun ist nichts mehr denn Beten und Singen daraus geworden. Sollte nicht billig ein jeglicher Christenmensch bei seinen 9 oder 10 Jahren das ganze heilige Evangelium wissen, darin sein Name und Leben steht? Lehre doch eine Spinnerin und Näherin ihre Tochter dasselbe Handwerk in jungen Jahren. Aber nun wissen das Evangelium auch die großen gelehrten Prälaten und Bischöfe selbst nicht. O, wie unbillig verfahren wir mit dem armen jungen Haufen, der uns befohlen ist, ihn zu regieren und zu unterweisen. Aber ernste Rechenschaft muss dafür gegeben werden, dass wir ihnen das Wort Gottes nicht vorlegen. Geschieht ihnen doch, wie Jeremias sagt in Klagelieder Kapitel 2. Meine Augen sind vor Weinen müde geworden, mein Eingeweide ist erschrocken, meine Leber ist ausgeschüttet auf die Erde um des Verderbens willen der Tochter meines Volkes, da die Jungen und Kindlein verdarben auf allen Gassen der ganzen Stadt. Sie sprachen zu ihren Müttern, wo ist Brot und Wein? Und verschmachteten als die Verwundeten auf der Straße der Stadt und gaben den Geist auf im Schoß ihrer Mütter. Diesen elenden Jammer sehen wir nicht, wie jetzt auch das junge Volk mitten in der Christenheit verschmachtet und erbärmlich verdirbt, weil ihm das Evangelium fehlt, das man mit ihnen immer treiben und üben sollte. Wir sollten auch, wenn die hohen Schulen fleißig wären, in der Heiligen Schrift nicht jedermann dahin schicken, wie jetzt geschieht, da man nur fragt nach der Menge und ein jeder will einen Doktor haben, sondern allein die Allergeschicktesten in den kleinen Schulen zuvor wohl erzogen, darüber ein Fürst oder Rat einer Stadt sollte Acht haben und nur Wohlgeschickte zulassen zu senden. Wo aber die Heilige Schrift nicht regiert, da rate ich fürwahr niemand, dass er sein Kind hintue. Es muss verderben alles, was nicht Gottes Wort ohne Unterlass treibt. Drum sehen wir auch, was für Volk wird und ist in den hohen Schulen. Das ist niemandes Schuld denn des Papstes, der Bischöfe und Prälaten, denen die Sorge für das junge Volk befohlen ist. Denn die hohen Schulen sollten erziehen eitel hochverständige Leute in der Schrift, die da möchten Bischöfe und Pfarrer werden. An der Spitze stehen wieder die Ketzer und Teufel und alle Welt. Aber wo findet man das? Ich habe große Sorge, die hohen Schulen sind große Pforten der Hölle, so sie nicht emsiglich die Heilige Schrift üben und dem jungen Volk einprägen. 26. In der ersten Auflage fehlt dieser Abschnitt. Ich weiß wohl, dass der römische Haufe wird einwenden und den Mund vollnehmen, wie der Papst habe das Heilige Römische Reich von dem griechischen Kaiser genommen und an die Deutschen gebracht, für welche Ehre und Wohltat er billig Untertänigkeit, Dank und alles Gute von den Deutschen verdient und erlangt haben soll. Derhalben sie vielleicht allerlei Versuche, sie zu reformieren, sich unterwinden werden, in den Wind zu schlagen und nichts gelten lassen, denn solche Schenkungen des Römischen Reichs. Aus diesem Grund haben sie bisher manchen teuren Kaiser so mutwillig und übermütig verfolgt und gedrückt, dass es ein Jammer ist zu sagen, und mit derselben Behendigkeit sich selbst zu Oberherren gemacht aller weltlichen Gewalt und Obrigkeit wieder das heilige Evangelium, darum ich auch davon reden muss. Es ist ohne Zweifel, dass das rechte römische Reich davon die Schrift der Propheten im 4. Buch Mose Kapitel 24 und Daniel verkündigt haben, längst zerstört ist und ein Ende hat, wie Biliam im 4. Buch Mose Kapitel 24 klar verkündigt hat, da er sprach: Es werden die Römer kommen und die Juden zerstören, und danach werden sie auch untergehen. Und das ist geschehen durch die Goten, sonderlich aber, da das Türkenreich hat angefangen vor 1000 Jahren, und also ist mit der Zeit abgefallen Asien und Afrika, danach Frankreich, Spanien, zuletzt Venedig aufgekommen und nichts mehr zu Rom geblieben von der vorigen Gewalt. Da nun der Papst die Griechen und den Kaiser zu Konstantinopel, der erblich römischer Kaiser war, nicht nach seinem Mutwillen zwingen konnte, hat er ein solches Märlein erdacht, ihn desselben Reichs und Namens zu berauben und es den Deutschen, die zu der Zeit streitbar und guten Rufs reich waren, zuzuwenden, damit sie des römischen Reichs Gewalt unter sich brächten und es von ihren Händen zu lehen ginge. Und also ist es auch geschehen. Dem Kaiser zu Konstantinopel ist es genommen und uns Deutschen der Name und Titel desselben zugeschrieben, wir sind damit des Papstes Knechte geworden und es ist nun ein anderes römisches Reich, das der Papst auf die Deutschen gebaut hat. Denn jenes, das erste, ist längst, wie gesagt, untergegangen. Also hat nun der römische Stuhl seinen Mutwillen. Rom ist eingenommen, der deutsche Kaiser herausgetrieben und mit Eiden verpflichtet, nicht drinnen zu Rom zu wohnen. Er soll römischer Kaiser sein und dennoch Rom nicht innehaben, dazu alle Zeit von des Papstes und der seinen Willkür abhängen und leben, dass wir den Namen haben und sie das Land und Städte. Denn sie haben alle Zeit unsere Einfältigkeit gemissbraucht zu ihrem Übermut und Tyrannei und heißen uns tolle Deutsche, die sich äffen und narren lassen, wie sie wollen. Nun wohlan. Gott, dem Herren, ist es ein kleines Ding, Reiche und Fürstentümer hin und her zu werfen. Er ist so freigebig mit denselben, dass er zuweilen einem bösen Buben ein Königreich gibt, und nimmt es einem Frommen zuweilen durch Verräterei böser und treuer Menschen, zuweilen durch Erben. Wie wir das lesen von dem Königreich Perserland, Griechenland und fast allen Reichen. Und Daniel Kapitel 2 und 4 sagt: Er wohnet im Himmel, der über alle Dinge herrschet, und er allein ist es, der die Königreiche versetzt, hin und her wirft und macht. Darum, wie niemand kann das für etwas Großes achten, dass ihm ein Reich wird zugeteilet, sonderlich so er ein Christ ist, so mögen wir Deutschen auch nicht stolz sein, dass uns ein neurömisch Reich ist zugewendet. Denn es ist vor seinen Augen eine schlechte Gabe, die er mehrmal den Alleruntüchtigsten gibt, wie Daniel Kapitel 4 sagt. Alle, die auf Erden wohnen, sind vor seinen Augen wie etwas, das nichts ist. Und er hat Gewalt, in allen Reichen der Menschen sie zu geben, welchem er will. Wiewohl nun der Papst mit Gewalt und Unrecht das römische Reich oder des Römischen Reichs Namen hat dem rechten Kaiser geraubet und uns Deutschen zugewendet. So ist es doch gewiss, dass Gott des Papstes Bosheit hierin hat gebraucht, um deutscher Nation ein solches Reich zu geben und nach dem Fall des Ersten Römischen Reichs ein anderes, das jetzt steht, aufzurichten. Und wiewohl wir zu der Päpstebosheit hierin nicht Ursache gegeben, haben noch ihre falschen Absichten und Meinungen verstanden, haben wir doch durch päpstliche Tücke und Schalkheit mit unzähligem Blutvergießen, mit Unterdrückung unserer Freiheit, mit Verlust und Raub aller unserer Güter, sonderlich der Kirchen und Pfründen, mit Dulden unsäglicher Betrügerei und Schmach, solch Reich leider allzu teuer bezahlt. Wir haben des Reichs Namen, aber der Papst hat unser Gut, Ehre, Leib, Leben, Seele und alles, was wir haben. So soll man die Deutschen täuschen und mit Täuschen tauschen. Das haben die Päpste bezweckt, dass sie gern Kaiser gewesen wären. Und da sie das nicht haben zustande bringen können, haben sie sich doch über die Kaiser gesetzt. Dieweil denn durch Gottes Schickung und böser Menschen Bestreben ohne unsere Schuld das Reich uns gegeben ist, will ich nicht raten, dasselbe fahren zu lassen, sondern in Gottes Furcht, solange es ihm gefällt, es redlich zu regieren. Denn wie gesagt, es liegt ihm nichts dran, wo ein Reich herkommt, er will es dennoch regiert haben. Haben's die Päpste unredlich anderen genommen, so haben wir's doch nicht unredlich gewonnen. Es ist uns durch böswillige Menschen nach Gottes Willen gegeben, und auf diesen geben wir mehr denn auf die Päpste falsche Absicht, die sie dabei gehabt, selbst Kaiser und mehr denn Kaiser zu sein und uns nur mit dem Namen zu äffen und zu verspotten. Der König zu Babylonien hatte sein Reich auch mit Rauben und Gewalt genommen, dennoch wollte Gott dasselbe regiert haben durch die heiligen Fürsten Daniel, Anania, Asaria, Misael. Vielmehr will er von den christlichen deutschen Fürsten dieses Reich regiert haben, es hab's der Papst gestohlen oder geraubt oder von neuem aufgerichtet. Es ist alles Gottes Ordnung, welche er geschehen ist, denn wir darum gewusst haben. Derhalben mag sich der Papst und die Seinen nicht rühmen, dass sie deutscher Nation haben Großgut getan mit Verleihen dieses römischen Reichs. Zum Ersten darum, weil sie nichts Gutes uns darin gegönnt haben, sondern haben unsere Einfältigkeit dabei missbraucht, ihren Übermut wieder den rechten römischen Kaiser zu Konstantinopel zu stärken, dem der Papst solches genommen hat wider Gott und Recht, wozu er keine Gewalt hatte. Zum Anderen, weil der Papst dadurch nicht uns, sondern sich selbst das Kaisertum zuzueignen gesucht hat, um sich alle unsere Gewalt, Freiheit, Gut, Leib und Seele zu unterwerfen und durch uns, wo es Gott nicht gewährt hätte, alle Welt, wie er das klar in seinen Dekretalen selbst erzählt und mit manchen bösen Tücken an vielen deutschen Kaisern versucht hat. Also sind wir Deutsche hübsch deutsch gelehret. Da wir vermeinet Herren zu werden, sind wir der allerlistigsten Tyrannen Knechte geworden, haben den Namen, Titel und Wappen des Kaisertums, aber den Schatz, Gewalt, Recht und Freiheit desselben hat der Papst. So nach frisst der Papst den Kern, und wir spielen mit den ledigen Schalen. So helfe uns Gott, der solch reich, wie gesagt, uns durch listige Tyrannen hat zugeworfen und zu regieren befohlen, dass wir auch den Namen, Titel und Wappen vollgegeben und unsere Freiheit erretten und die Römer einmal sehen lassen, was wir durch sie von Gott empfangen haben. Rühmen sie sich, sie haben uns ein Kaisertum zugewendet. Wohlan, so sei es also, lass es so sein. So gebe der Papst Herr Rom und alles, was er hat, vom Kaisertum. Lasse unser Land frei von seinem unerträglichen Schätzen und Schinden, gebe wieder unsere Freiheit, Gewalt, Gut, Ehre, Leib und Seele und lasse uns ein Kaisertum sein, wie es einem Kaisertum gebührt, auf das seinen Worten und Vorwänden genug geschehe. Will er aber das nicht tun, was spiegelfürcht er denn mit seinen falschen erdichteten Worten und Ränken? Ist es daran nicht genug gewesen, durch so viel hundert Jahre die edle Nation so gröblich an der Nase herumzuführen, ohne alles aufhören? Es folgt nicht, dass der Papst sollte über den Kaiser sein, deshalb, weil er ihn krönt oder macht. Denn der Prophet Samuel salbte und krönte den König Saul und David auf göttlichen Befehl und war doch ihnen untertan. Und der Prophet Nathan salbte den König Salomo, war darum nicht über ihn gesetzt. Ferner Elisa ließ seiner Knechte einen salben, den König Jehu von Israel. Dennoch blieben sie unter ihm gehorsam. Und es ist noch nie geschehen in aller Welt, dass der über den König wäre, der ihn weihet oder krönet, denn allein durch den Papst. Aber er selbst lässt sich durch drei Kardinäle zum Papst krönen, die unter ihm sind, und ist doch nichtsdestoweniger über sie. Warum sollte er denn wieder sein eigen Exempel und aller Welt und Schrift Übung und Lehre, sich überweltliche Gewalt oder Kaisertum allein darum erheben, weil er ihn krönet oder weihet? Es ist genug, dass er über ihn ist in göttlichen Sachen, das ist in Predigen, Lehren und Sakramentreichen, in welchen auch ein jeglicher Bischof und Pfarrer über jedermann ist. Gleichwie Ambrosius in dem Beichtstuhl über Kaiser Theodosius und der Prophet Nathan über David und Samuel über Saul. Darum lasst den deutschen Kaiser recht und frei Kaiser sein und seine Gewalt und Schwert nicht niederdrücken durch solch blindes Vorgeben päpstlicher Heuchler, als sollten sie erhaben über die weltliche Gewalt in allen Dingen regieren. 27. Damit sei genug gesagt von den geistlichen Gebrechen. Man wird und mag ihrer mehr finden, wo diese würden recht angesehen. Wolle nun auch der Weltlichen einen Teil anzeigen. Zum Ersten wäre Hochnot ein allgemeines Gebot und Beschluss deutscher Nation, wieder den überschwänglichen Überfluss und die Kosten der Kleidung, wodurch so viel Adel und reiches Volk verarmt. Hat doch Gott uns wie anderen Landen genug gegeben Wolle, Haar, Flachs und alles, das zu ziemlich ehrlicher Kleidung einem jeglichen Stand redlich dienet. Dass wir nicht bedürfen so greulichen großen Schatz für Seide, Sammet, Goldsachen und was der ausländischen Ware ist, so verschwenderisch zu vergeuden. Ich acht, wenn schon der Papst mit seiner unerträglichen Schinderei uns Deutsche nicht beraubte, hätten wir dennoch mehr denn zu viel an diesen heimlichen Räubern, den Seiden- und Sammetkrämern. So sehen wir, dass darin ein jeglicher dem anderen gleich sein will und damit Hofart und Neid unter uns, wie wir verdienen, erregt und gemehrt wird, welches alles und viel mehr Jammer wohl unterbliebe, so der Vorwitz uns ließe an den Gütern, die uns Gott gegeben, dankbarlich genügen. Desselben gleichen wäre auch Not zu verringern die Spezerei, die auch der großen Schiffe eins ist, darin das Geld aus deutschen Landen geführet wird. Es wächst uns ja von Gottes Gnaden mehr Essen und Trinken und ebenso köstlich und gut als irgendeinem anderen Land. Ich werde hier vielleicht närrische und unmögliche Dinge vorbringen, als wollte ich den Haupthandel der Kaufmannschaft niederlegen. Aber ich tue das meine. Wird es nicht in der Gemeinde gebessert, so bessere sich selbst, wer es tun will. Ich sehe nicht viel gute Sitten, die je in ein Land durch Kaufmannschaft gekommen sind. Und Gott ließ vor Zeiten sein Volk Israel darum von dem Meere entfernt wohnen und nicht viel Kaufmannschaft treiben. Aber das größte Unglück deutscher Nation ist gewisslich der Zinskauf, das heißt die unablösbare Hypothek. Wo der nicht wäre, müsste mancher seine Seide, Sammet, Goldsachen, Spezerei und allerlei Prangen wohl ungekauft lassen. Er hat nicht viel über 100 Jahre bestanden und hat schon fast alle Fürsten, Stifter, Städte, Adel und Erben in Armut, Jammer und Verderben gebracht. Sollte er noch 100 Jahre stehen, so wäre es nicht möglich, dass Deutschland einen Pfennig behielte. Wir müssten uns gewisslich untereinander fressen. Der Teufel hat ihn erdacht und der Papst mit seiner Bestätigung aller Weltwehe getan. Darum bitt ich und ruf hier, sehe ein jeglicher sein Eigen, seiner Kinder und Erben Verderben an, das ihm nicht vor der Tür, sondern schon im Hause rumort, und tue dazu Kaiser, Fürsten, Herren und Städte, dass dieser Kauf nur schleunigst werde verdammt und hinfort verwehrt. Gleichviel, ob der Papst und all sein Recht oder Unrecht dawider sei, es seien Lehen oder Stifter darauf gegründet. Es ist besser, ein Lehen in einer Stadt mit redlichen Erbgütern oder Zins gestiftet, denn 100 auf den Zinskauf. Ja, ein Lehen auf dem Zinskauf ist ärger und schwerer denn 20 auf Erbgütern. Fürwahr, es muss der Zinskauf ein Bild und Anzeichen dafür sein, dass die Welt mit schweren Sünden dem Teufel verkauft sei, das zugleich zeitlich und geistlich gut uns muss gebrechen. Und doch merken wir noch nichts. Hier müsste man wahrlich auch den Fuggern und dergleichen Gesellschaften einen Zaum ins Maul legen. Wie ist es möglich, dass es sollte göttlich und recht zugehen, dass bei eines Menschenleben sollten auf einen Haufen so große königliche Güter gebracht werden? Ich weiß die Rechnung nicht, aber das verstehe ich nicht, wie man mit 100 Gulden des Jahres 20 erwerben kann. Ja, mit einem Gulden den anderen, und das alles nicht aus der Erde oder von dem Vieh, wo das Gut nicht in menschlichen Witz, sondern in Gottes Segen steht. Ich befehle das den Weltverständigen. Ich als Theolog hab nicht mehr dran zu strafen, denn das böse ärgerliche Ansehen davon Paulus sagt: Hütet euch vor allem bösen Ansehen oder Schein. Das weiß ich wohl, dass es viel göttlicher wäre, Ackerwerk mehren und Kaufmannschaft mindern, und dass die viel besser tun, die der Schrift nach die Erde bearbeiten und ihre Nahrung daraus suchen, wie zu uns und allen gesagt ist in Adam. Vermaledeit sei die Erde, wenn du drin arbeitest. Sie soll dir Disteln und Dornen tragen, und in dem Schweiß deines Angesichts sollst du essen dein Brot. Es ist noch viel Land, das nicht gepflügt und beackert ist. Folget noch der Missbrauch Fressens und Saufens, davon wir Deutschen als einem besonderen Laster keinen guten Ruf haben in fremden Landen. Mit Predigen ist dem hinfort nimmer zu geraten, so fest ist es eingerissen und hat Überhand genommen. Es wäre der Schade am Gut das geringste, wenn die folgenden Laster Mord, Ehebruch, Stehlen, Gotteslästerung und alle Untugenden nicht folgten. Es mag das weltliche Schwert hier etwas wehren, sonst wird es gehen, wie Christus sagt, dass der jüngste Tag wird kommen wie ein heimlicher Strick, wenn sie werden trinken und essen, freien und buhlen, bauen und pflanzen, kaufen und verkaufen. Wie es denn jetzt so stark geht, dass ich für wahr hoffe, der jüngste Tag sei vor der Tür, ob man es wohl am wenigsten gedenkt. Zuletzt, ist das nicht ein jämmerlich Ding, dass wir Christen unter uns sollten halten freie gemeine Frauenhäuser, so wir alle zur Keuschheit getauft sind? Ich weiß wohl, was etliche dazu sagen, und dass es nicht bloß eines Volkes Gewohnheit geworden ist, dass sie auch schwerlich werden abzubringen sein, dazu, dass besser ein solches Haus ist, denn eheliche und Jungfrauenpersonen oder noch ehrliche zu Schanden machen. Sollten aber hier nicht weltlich und christlich Regiment bedenken, wie man demselben mit solcher heidnischen Weise nicht abhelfen kann? Hat das Volk Israel können bestehen ohne solchen Unfug? Wie sollte das Christenvolk nicht auch so viel tun können? Ja, wie halten sich viele Städte, Märkte, Flecken und Dörfer ohne solche Häuser? Warum sollten's große Städte nicht auch können? Ich will aber damit und mit anderen oben angezeigten Stücken angesagt haben, wie viele gute Werke die weltliche Obrigkeit tun könnte und was aller Obrigkeit Amt sein sollte, woraus ein jeglicher lernen möge, wie schrecklich es sei zu regieren und oben anzusitzen. Was hilfe es, dass ein Oberherr so heilig wäre für sich selbst als Petrus, wo er nicht den Untertanen in diesen Stücken fleißig zu helfen gedenkt, wird ihn doch seine Obrigkeit verdammen. Denn die Obrigkeit ist schuldig, der Untertanen Bestes zu suchen. Wenn aber die Obrigkeit darauf dächte, wie man das junge Volk ehelich zusammenbrächte, würde die Hoffnung eheliches Standes einem jeglichen Recht gut helfen tragen und der Anfechtung wehren. Aber jetzt geht es, dass jedermann zur Pfafferei und Möncherei gezogen wird, unter welchen ich besorge, der Hundertste keine andere Ursache hat, denn das Bedürfnis der Nahrung und den Zweifel, im ehelichen Leben sich zu erhalten. Drum sind sie zuvor wild genug und wollen, wie man sagt, ausbuben, so sich's vielmehr hineinbubelt, wie die Erfahrung weiset. Ich befinde das Sprichwort wahrhaftig. Das Verzweifeln macht, das mehrere Teil Mönche und Pfaffen. Drum geht und steht es auch, wie wir sehen. Ich will aber treulich raten, um viele Sünden, die gröblich einreißen, zu meiden, dass weder Knabe noch Mägdlein sich zu Keuschheit oder geistlichem Leben verbinde vor 30 Jahren. Es ist auch eine besondere Gnade, wie Paulus sagt. Darum, welchen Gott nicht sonderlich dazu dringt, der lasse sein Geistlichwerden und Geloben anstehen. Ja, weiter sag ich, wenn du Gott so wenig trauest, dass du dich nicht mögest im ehelichen Stande ernähren und allein um desselben Misstrauens willen willst geistlich werden, so bitte ich dich selbst für deine eigene Seele, du wolltest ja nicht geistlich werden, sondern werde eher ein Bauer oder was du magst. Denn wo einfältig Trauen zu Gott sein muss, zeitliche Nahrung zu erlangen, da muss freilich zehnfältiges Trauen sein, im geistlichen Stande zu bleiben. Trauest du nicht, dass dich Gott möge zeitlich nähren, wie willst du ihm trauen, dass er dich geistlich erhalte? Ach, der Unglaube und Misstrauen verdirbt alle Dinge, führt uns in allen Jammer, wie wir in allen Ständen sehen. Es wäre wohl viel von dem elenden Wesen zu sagen. Die Jugend hat niemand, der für sie sorget. Es geht jedes hin, wie es geht, und die Obrigkeiten sind ihnen ebenso viel Nutz, als wären sie nicht. So doch das sollte die vornehmste Sorge des Papstes, der Bischöfe, Herrschaften und Konzilien sein. Sie wollen fern und weiterhin regieren und doch nichts Nutz sein. O, wie seltsam Wildbret wird um dieser Sachen willen, ein Herr und Oberherr im Himmel sein, ob er schon Gott selbst 100 Kirchen baut und alle Gebeine der Heiligen ausgräbt. Das sei diesmal genug. Ich meine auch, dass ich hoch gesungen habe, viel vorgebracht, was als unmöglich wird angesehen, viel Stücke zu scharf angegriffen. Was soll ich aber tun? Ich bin es schuldig zu sagen. Könnte ich, so wollte ich auch also tun. Es ist mir lieber, die Welt zürne mit mir, denn Gott. Man wird mir ja nicht mehr denn das Leben nehmen können. Ich habe bisher vielmal meinen Widersachern Frieden angeboten. Aber wie ich sehe, Gott hat mich durch sie gezwungen, das Maul immer weiter aufzutun und ihnen, weil sie nicht still sind, zu reden, bellen, schreien und schreiben genug gegeben. Wohlan, ich weiß noch ein Liedlein von Rom und von ihnen. Jucket sie das Ohr, ich will es ihnen auch singen und die Noten aufs Höchste stimmen. Verstehst mich wohl, liebes Rom, was ich meine. Auch habe ich mich vielmals erboten, für das, was ich geschrieben, Rede und Antwort zu stehen, was alles nicht geholfen. Wiewohl auch ich weiß, so meine Sache recht ist, dass sie auf Erden muss verdammt und allein von Christo im Himmel gerechtfertigt werden. Denn das zeigt die ganze Schrift, dass der Christen- und Christenheitssache allein von Gott muss gerichtet werden, ist auch noch nie eine von Menschen auf Erden gerechtfertigt, sondern ist allezeit für den Gegner zu groß und stark gewesen. Es ist auch meine allergrößte Sorge und Furcht, dass meine Sache möchte unverdammt bleiben, woran ich gewisslich erkenne, dass sie Gott noch nicht gefalle. Darum lass sie nur frisch kommen, es sei Papst, Bischof, Pfaff, Mönch oder Gelehrte. Sie sind das rechte Volk, die da sollen die Wahrheit verfolgen, wie sie alle Zeit getan haben. Gott gebe uns allen einen christlichen Verstand und sonderlich dem christlichen Adel deutscher Nation einen rechten geistlichen Mut, der armen Kirche das Beste zu tun. Amen.